Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, mit einer Woche Verspätung hört ihr heute unsere 44. Folge und ich glaube, heute trifft es den Spruch noch besser als sonst. Wie geht's dir denn, Merlin? Du bist ja kurzfristig leider erkrankt letzte Woche. Ja, es war ein bisschen ungünstiges, unser normaler Aufnahmetermin am Freitag, da war es dann schon so, dass ich am Donnerstagabend gleich krank geworden war und es ging die Grippe um, das heißt, ich wusste auch, es wird wahrscheinlich mehr werden und dann ging es mir Freitag entsprechend wirklich überhaupt gar nicht gut, das war so der erste Tag, wo ich richtig krank war, dann haben wir gedacht, naja, vielleicht kann es noch besser werden irgendwie über Samstag und Sonntag, dass wir gegebenenfalls Sonntag ganz knapp aufnehmen und ich abends noch schneide, hat aber alles nicht geklappt und ich meine, die meisten von euch werden es ja gesehen haben, wir haben dann entsprechend auch am Sonntag geschrieben, dass es nichts wird und wie man jetzt noch hört, bin ich tatsächlich auch eine Woche später immer noch leicht krank und es geht einfach nicht weg und es ist ganz, ganz nervig. Insgesamt geht es mir aber gut, also ich habe wieder freien Kopf, was glaube ich so das Wichtigste war, sodass ich zumindest irgendwie nebenher was tun kann und was schaffe irgendwie, nicht einfach nur vor mich hin vegetiere. Und es war auch so an sich ganz nett irgendwie, weil ich die Woche dann mal ein paar Sachen gemacht habe, die ich sonst nicht so gemacht habe, irgendwie mal wieder ein paar Serien geguckt und sowas, halt Dinge, die ja nicht besonders anstrengen. Bin natürlich nicht viel zum Spielen gekommen, aber naja, das war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mal eine Woche lang ein bisschen mehr gelesen und sowas. Aber insgesamt geht's mir, wie gesagt, wieder einigermaßen gut, auch wenn ich noch nicht wieder komplett drüber hinweg bin. Was jetzt aber langsam Zeit wird, ich hoffe, das ist jetzt endlich in ein, zwei Tagen vorbei. Aber naja, auf jeden Fall reicht es, um aufzunehmen. Und das ist ja erstmal das Wichtigste, damit schon mal zumindest wir in der Hinsicht wieder abliefern können. Und wie sieht's bei dir aus? Ich meine, du hast ja die ganze Grippephase recht erfolgreich umgangen. Trotz meiner Anwesenheit in der WG hast du es irgendwie geschafft, gesund zu bleiben. Tja. Tja. Ja, mir geht's auch sehr gut eigentlich. Ich habe ja letzte Folge gesagt, dass wir hoffentlich die nächste Folge als Weltmeister aufnehmen können und das tun wir jetzt auch. Auch der Podcast ist Weltmeister. Stimmt. Und alle Hörer natürlich auch. Ich hatte deswegen nach dem WM-Finale auch ein bisschen heisere Stimme für ein, zwei Tage, aber das hat sich dann irgendwann auch erledigt. Und ansonsten, ja, lebe ich so vor mich hin, ne? Hab jetzt auch letztens die Destiny-Beta auf der PS4 ein bisschen gespielt. Stimmt. Vielleicht, wenn ich ein, zwei Worte dazu verlieren kann, ist mir ein bisschen zu viel Shooter, ein bisschen zu wenig RPG, zu wenig Loot, ein bisschen, ja. Weißt, es ist schon, glaube ich, ein ganz gutes Shooter-Spiel für unsere Shooter-Freunde, aber ich glaube, die RPG-Freunde sind dann mit einem Borderlands dann doch besser bedient als mit Destiny. Zumindest ist das jetzt mein erster Eindruck, den ich so aus der Beta gewinnen konnte. Ja, richtig. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann ja noch quasi nichts zu sagen, aber ja, das, was du jetzt so gesagt hast, das, was ich jetzt davon gesehen habe, ich habe ja auch öfter mal bei dir drin gestanden, weil mich ja durchaus auch super für Destiny interessiere. Ich habe mir da also einiges bei dir mit angeguckt und muss auch sagen, ja, so ganz überzeugt war ich auch nicht. Tatsächlich ist das Borderlands mit seinem offensichtlichen RPG-Anleihen mit großen Schadenszahlen und all diesen Geschichten doch vielleicht ein bisschen RPG-iger und würde mir auch ein bisschen besser gefallen, zumal ich ja trotzdem natürlich auch ein Shooter-Fan bin. Das heißt, vielleicht hätte ich ja durchaus noch ein bisschen mehr Spaß dran, als du das jetzt hattest. Ja. Also ich weiß halt, die Mehrheit der Leute, die ich jetzt, von denen ich jetzt so Berichte gelesen habe, sind eigentlich positiv überrascht, wenn auch viele meinten, es ist nicht so, dass sie jetzt unbedingt einen riesigen Itch haben, es jetzt weiterzuspielen, aber es macht auf jeden Fall schon Spaß. Also viele sind auch mit ein bisschen skeptischer reingegangen und sind jetzt positiv gestimmt auch rausgekommen. Ich denke, dass das Spiel an sich von der Qualität her und so dann auch auf jeden Fall auch gut laufen wird. Also alles andere kann ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen. Definitiv nicht. Also was ich auch so in Berichten gelesen habe, es gab einige Leute, die gesagt haben, sie waren ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil sie nicht so richtig reingehuckt wurden, wie sie es gedacht hatten. Also nachdem sie quasi dann an der Level Cap angekommen waren und so fast alles gesehen hatten, hatten sie nicht diesen starken Drang, jetzt sofort weiterspielen zu müssen, sondern hatten das Gefühl, es ist schon etwas sehr repetitiv derzeit noch und zieht dann noch nicht so richtig rein, aber das ist ja alles Beta und das kann sich alles noch ändern. Ich bin mal gespannt, ob mir letztendlich was draus wird. Wie gesagt, an sich bin ich ja schon auch Shooter-Freund, können mir auch vorstellen, dann ein bisschen mehr Shooter zu haben als RPG. Aber klar, ansonsten wird wahrscheinlich Borderlands doch noch irgendwie so die bessere Wahl dann für mich und wahrscheinlich auch für dich sein. Und wir haben uns jetzt ja schon vorgenommen, dass wir demnächst zusammen Borderlands 2 durchspielen auf der Konsole. Ja. Im lokalen Koop, weil man das ja auf der Konsole kann. Und ja, da haben wir, glaube ich, auch beide schon richtig Bock drauf. Ich meine, ich habe ja Borderlands 2 schon nicht bis zum Erbrechen, aber sehr intensiv gespielt. Ich glaube, ich habe auch meine 150 Stunden auf Steam. Habe jetzt aber ein halbes Jahr Pause gehabt und habe jetzt durchaus auch Bock, das nochmal wieder anzufangen. Vor allem im Koop ist es dann einfach super. Ja, mal schauen. Aber da werden wir dann auch noch entsprechend drüber berichten. Genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal so langsam in die Folge an sich ein. Und damit starten wir natürlich wie immer mit der Newsübersicht, die heute ich mal geben werde. Diese 3 Wochen war tatsächlich auch wieder newsmäßig nicht wahnsinnig viel los. Wir sind das alle gewohnt. Trotzdem gab es ein paar ganz interessante Entwicklungen und auch ein paar Dinge, über die wir auf jeden Fall reden wollen. Wie das letzte Mal schon, wir haben zwar relativ wenige News, aber dafür sind es News, über die man, glaube ich, gut diskutieren kann. Und wir hoffen, wir halten sie relativ kurz. Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, war die News-Sektion ein bisschen lang. Wir sehen mal zu, dass diesmal vielleicht ein bisschen kürzer wird, aber bear with us, falls wir das nicht hinkriegen. Ansteigen werden wir erstmal mit einem kleinen News-Update quasi. Wir haben uns ja letzte Woche sehr intensiv mit, oder die letzte, ne, vor 3 Wochen, die letzte Folge, sehr intensiv mit dem Thema E-Sports auseinandergesetzt und da auch schon ein paar Turniere angesprochen, die eben gerade in der Zwischenzeit gelaufen sind. Mittlerweile sind eben die Ergebnisse drin. Wir wollen das so ein bisschen News-Update-mäßig zusammenfassen. Das wird nicht ewig dauern, aber zumindest, dass ihr da aktuell informiert seid. Das Dota 2 International ist vorbei und Evo, größte Fighting Game LAN, die es auf der Welt so gibt. Das größte Fighting Game Turnier ist ebenfalls vorbei. Da werden wir dann mal kurz zusammenfassen, ja genau, was da letztendlich bei passiert ist. Dann gehen wir über in die eigentlichen News und da wird es nur 2 Meldungen geben, wie gesagt, aber 2 Meldungen, über die man recht ja, ausführlich diskutieren kann. Zum einen wollen wir uns nochmal mit Kickstarter beschäftigen. Es gab jetzt in den letzten paar Wochen 2 größere Kickstarter-News, die ich dann zusammenfassen werde. Da geht es unter anderem um das Adventure von Yogscast, das ja einige Kontroverse um sich herum hatte. Und das jetzt mittlerweile endgültig gecancelt wurde, werde ich mal zusammenfassen, worum es da letztendlich geht. Und um ein Spiel, das sich Ariel nennt und ein quasi Stalker-Nachfolger werden sollte. Mal schauen, was jetzt letztlich daraus wird. Ein möglicher Betrugsfall quasi auf Kickstarter. Auch darüber lohnt es sich definitiv zu reden. Und als letztes wird dann Joe in der letzten News, die dann auch in unser Hauptthema überleiten soll, ein bisschen über ja, das Fan-Übersetzungs-Fiasko, wie es mittlerweile gehandelt wird, quasi von Final Fantasy Type Zero reden. Und das bringt uns dann auch zu unserem Hauptthema. Heute werden wir uns nämlich mit ja, Lokalisierung von Spielen beschäftigen. Natürlich hauptsächlich, bis heißt hauptsächlich, eigentlich ausschließlich mit der Lokalisierung von japanischen Spielen im Westen. Das ist absolut Joes Thema, der hat da richtig Bock drauf und ich werde versuchen, halbwegs mitzuhalten mit dem, was ich weiß. Ist aber auf jeden Fall super spannend, also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Da gibt es auch für mich noch einiges zu lernen. Also, ja, lohnt sich. Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein in die erste News und in das News-Update von ja, Evo und Dota 2 International. Genau, manche haben ja vielleicht mitbekommen, oder wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass Dota 2 International 2014 ist das E-Sports-Turnier mit dem größten, mit dem, ja, höchsten Preisgeld aller Zeiten, das es im E-Sports-Bereich gibt und das auch, ja, an andere Sportarten auf jeden Fall heranreicht. Und das Turnier ist eben letztens zu Ende gegangen und es hat ein chinesisches Team gewonnen, nämlich Newbee. Und das gegen das andere chinesische Team, Vici Gaming, oder wie man das ausspricht. Mhm. Und die Gewinner sind mit stolzen 5 Millionen Dollar nach Hause gegangen. Und ja, die Zweitplatzierten mit 1,4 Millionen. Und selbst die Siebten und Achtplatziertesten haben noch 519.000 US-Dollar, also jeweils eine 500.000 nach Hause genommen. Allein daran kann man schon sehen, wie viel Geld in diesem Turnier gesteckt hat. Und ich meine, ich kenne mich mit Dota 2 nicht aus und ich weiß, dass ja das Dota 2 zum Beispiel in Korea noch nicht draußen ist, weswegen es kein einziges koreanisches Team reingeschafft hat, aber dafür sind unter den Top 8 5 chinesische Teams. Also die Asiaten ja, sind halt doch irgendwie schon wieder, sehr vertreten ja, wieder dabei. Und zu Evolution 2014, das ist letztens auch vorbeigegangen. Ich werde da jetzt nicht auf alle Ergebnisse eingehen aus allen Disziplinen, aber eine interessante Sache ist nämlich aus der Königsdisziplin, nämlich Ultra Street Fighter 4, ja. Wurde von einem Franzosen gewonnen, nämlich Olivier Hay mit seinem Alias Meltdown Luffy. Und das Besondere daran ist, dass er das nicht mit einem mit einem Fighting Stick gemacht hat, wie das eigentlich fast alle in dem auf dem Niveau machen, sondern mit einem Original PlayStation 1 Controller. Sogar noch der ohne ohne Analog-Sticks, also der wirklich der Original DualShock 1, den es damals für die PlayStation 1 gab. Und er ist der erste nicht in Asien geborene, das sage ich deswegen, weil er trotzdem asiatische Abstammung ist, nicht in Asien geborene Spieler, der ein Street Fighter 4 Evo-Turnier gewinnen konnte oder überhaupt ein Street Fighter Evo-Turnier gewinnen konnte. Ja. Und er hat so ein bisschen die Japaner in eine Krise gestürzt, weil sie jetzt zum dritten Mal hintereinander nicht Street Fighter bei Evo gewonnen haben. Und das tut den Japanern schon ein bisschen weh, weil sie eigentlich schon das, ja, das den Anspruch haben, Street Fighter zu dominieren weltweit. Ja. Verständlicherweise auch. Ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch ein bisschen gelesen, dass es dann tatsächlich so ist, dass es nicht also für manche war es nicht so überraschend, dass einer mit einem Controller gewonnen hat, weil es anscheinend unter den Top-Spielern schon einige Leute gibt, die schon immer mit Controllern gespielt haben und es auch verdammt gut mit Controller machen. Und ja, das war also sehr interessant für mich, weil ich das eigentlich nicht wusste, weil ich immer davon ausgegangen bin, mit einem Controller hast du keine Chance gegen einen mit Fighting Stick, aber anscheinend. Anscheinend schon. Ja. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel er von den Controllern zerbrettert hat dabei und wöchentlich quasi zerstört mit seinen Versuchen, weil ich schon das Gefühl habe, die Fighting Sticks im Normalfall sind schon wesentlich robuster gebaut als der normale Controller, zumal der PlayStation 1 Controller das D-Pad benutzt. Klar. Und ich nicht weiß, wie lange das wirklich hält, wenn du da wirklich schnell drauf einhämmerst quasi. Aber das Lustige ist ja, er muss ja jedes Mal einen Adapter ranstecken, weil es gibt halt nichts mehr, was halt eigentlich heutzutage noch DualShock 1 unterstützt. Ich weiß gar nicht, was sie da spielen am Turnier, aber mit Sicherheit nicht auf einer PlayStation 1. Von daher, ja. Auf jeden Fall super interessant. Er war auch das größte Street Fighter 4 Turnier aller Zeiten mit fast 2000 Teilnehmern. Also war schon auf jeden Fall einiges los. Definitiv, ja. Ist auf jeden Fall super spannend, muss ich auch sagen. Also ich habe das Evo nie so wirklich groß verfolgt irgendwie so. Du hast ja dieses Jahr auch einiges dann da letztendlich davon geguckt. Und ich glaube gerade Fighting Games, haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, sind sehr cool eigentlich zum Zugucken. Ich glaube, das werde ich mir beim nächsten Mal auch mal reinziehen. Und ich meine, zu Dota 2 müssen wir nicht viel sagen. Es ist halt immer noch total verrückt eigentlich, wie viel Kohle letztendlich an die Leute übergegangen ist, wie viel Geld die damit verdient haben, also 5 Millionen, ich glaube, da kann fast kein anderer E-Sportler mithalten. Selbst wenn man bei manchen Leuten, die halt schon seit Jahren spielen, die ganze Karriere betrachtet, ich meine, das erstplatzierte Team, selbst wenn sie dann an die Spiele nur die Hälfte verteilt haben, hat da jeder immer noch $500.000 gekriegt. Das ist einfach eine Menge. Also von daher, ja, keine Ahnung. Es ist definitiv super interessant. Ich bin echt gespannt zu sehen, was da jetzt letztendlich draus wird. Und wie das weitergeht. Ich meine, das kann eigentlich nur größer werden. Ich nehme an, das wird einfach auch weiter so laufen, dass natürlich Valve das weiterhin unterstützen wird und dafür sorgen wird, dass es am besten noch größer wird. Von daher, ja, insgesamt einfach super cool und super interessant. Definitiv. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir in den eigentlichen News-Teil über. Und ja, zu unseren beiden Kickstarter-Meldungen. Das sind zwar recht große Stories, ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu machen. Ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Steigen wir gleich mal mit der ersten Story ein, und zwar der eigentlich ein bisschen interessanteren der beiden Stories, nämlich der Story vom Yogscast Adventure. Für alle, die nicht wissen, oder Yogventures hieß es, für alle, die nicht wissen, was Yogscast ist, Yogscast ist eine, sagen wir mal, Community. Es ist ein Haufen von Let's Playern, von Game Reviewern, allem möglichen Leuten, die eben Spiele bezogenen YouTube-Content machen. Die haben sich zusammengeschlossen eben unter Yogscast, haben einen YouTube-Channel, haben eine eigene Website mit Merchandise und so einem Kram. Also ist ein relativ, oder was den Bereich angeht, sogar eines der größten Portale dieser Art. Also ist wirklich relativ groß. 7 Millionen Abonnenten irgendwie auf YouTube. Das ist eine Menge auf jeden Fall. Man weiß ja mittlerweile auch, mit Abonnenten kann man durchaus auf YouTube Geld verdienen. Das heißt also von daher, die Leute leben tatsächlich davon. Und die haben vor geraumer Zeit, 2012 war das schon, im April, glaube ich, ein Kickstarter gestartet, um ein Spiel zu Yogscast zu machen, das eben Yogventures hier heißen sollte. Sie haben selbst zugegeben, dass sie natürlich selbst an sich nichts mit Programmieren und Spielentwicklung zu tun haben. Sie sind einfach rein Spieler, aber sie haben ein sehr ambitioniertes und cooles, junges Developer-Studio, das bisher noch nichts anderes gemacht hat und das eben für sie das Spiel machen sollte. Die hießen Wintercule Games. Relativ blöder Name, aber ist ja auch egal. Das sind anscheinend, also nach eigener Aussage, waren das eben Veteranen aus der Spiele und vor allem aus der Filmbranche, die eben in Hollywood sitzen mit ihrem Studio und die eben das Spiel für sie entwickeln würden. Insgesamt sind da am Ende sehr erfolgreiche $567.000 zusammengekommen, was echt eine Menge ist. Mehr als sie eigentlich haben wollten, und es sollte eben ein Open-World-Sandbox-Game werden. Angepeilt war damals schon, dass es Ende 2012 rauskommt, und es war relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich nicht wirklich funktioniert. Über 13.000 Leute haben eben bald zu dem Projekt beigetragen. Dann ging es immer so weiter. Wie gesagt, Ende 2012 hat es nicht geklappt. Dann haben sie Anfang 2013 Bescheid gesagt, naja, das dauert alles ein bisschen länger, es sind auf gewisse Schwierigkeiten gestoßen, wir tun alles so viel und so viel wie möglich, wie wir letztendlich können. Dann gab es Ende des Jahres 2013 nochmal einen Post, wo dann gesagt wurde, naja, es wird langsam immer schwieriger, wir tun immer noch unser Möglichstes, aber unser Geld, das wir über Kickstarter eingenommen haben, ist schon längst alle, wir finanzieren das mittlerweile quasi mehr oder minder privat. Und dann wurde irgendwann klar, als jetzt vor kurzem, quasi Anfang 2014, der eigentliche Chef des Studios Wintercool Games sich gemeldet hat, dass das ganze Projekt eben gecancelt ist. Er selbst hat gesagt, er verabschiedet sich von der Firma. Er hat letztendlich für dieses Spiel und die Entwicklung angefangen, auch selbst Geld zu investieren. Ich glaube, insgesamt $13.000 seines eigenen Geldes hat er angefangen, in das Spiel zu investieren. Er hat währenddessen quasi seine Frau verloren und seine Ehe dafür aufs Spiel gesetzt und geopfert, weil er eben nebenher noch in Hollywood ganz normal arbeitet. gearbeitet und hat halt eben abends an dem Jocks Venture gearbeitet, hat Geld reingesteckt, hatte keine Zeit mehr für seine Frau, sie trennen sich jetzt und ja, er hört jetzt einfach auf, das Ding ist durch. Wintercool Games hat sich dann quasi letztendlich komplett aufgelöst und Jocks Cast hat kurz danach gesagt, ja, das stimmt alles so, wir werden das Spiel komplett einstellen. Das ist natürlich erstmal ein riesen, ja, naja, nicht unbedingt ein Schock gewesen, aber natürlich trotzdem erstmal ein riesen Aufreger für die Community gewesen, schließlich wurde einiges an Geld gespendet, zumal ganz klar war, auch von Anfang an, weil Joxcars gesagt hat, sie können das nicht, dass kein Geld refundet wird. Sie haben gesagt, wir können das Geld nicht refunden, das ganze Geld ist draufgegangen für die Entwicklung, wir haben nichts mehr von dem Geld. Was wir aber tun werden, ist, wir werden natürlich trotzdem dafür sorgen, dass ihr alle Inhalte kriegt, die euch eben im Kickstarter versprochen wurden. Obwohl sie, wie sie es nach eigener Aussage gesagt haben, eigentlich nicht dazu verpflichtet werden, das zu tun, wollen sie trotzdem weiter dafür sorgen, dass die Leute eben das kriegen, was im Kickstarter versprochen wurde, was im Übrigen gelogen ist. Du hast durchaus Terms of Agreement auch bei Kickstarter und da ist ganz klar drin vermerkt, dass wenn du nicht das deliverst, was du den Leuten versprochen hast, du sie refunden musst. Da werden wir später noch drauf kommen, das könnte noch eine kleine Krux werden. Sie haben sich dann mit einem anderen Studio zusammengetan, das derzeit an einem anderen Spiel arbeitet, nämlich Tug. Nennt sich das Spiel. Das ist ein kleines Studio, das anscheinend Freunde von ihnen sind und was sie jetzt quasi machen, ist einfach, dass alle Leute, die das Kickstarter von dem Jock Venture mitgebackt haben, eine Kopie von Tug auf Steam gestellt kriegen. Außerdem arbeiten sie mit den Leuten, die eben dieses Tag machen, zusammen, um versuchen, die ganzen Reward-Tiers, die sie eben hatten bei ihrem Kickstarter, also solche Sachen wie zum Beispiel, ein Gegenstand wird im Spiel nach dir benannt, du tauchst als Charakter im Spiel auf und so weiter und so fort, dass all diese Dinge jetzt in Tag irgendwie umgesetzt werden, sodass trotzdem alle Leute, die eben mitfinanziert haben, ein Spiel kriegen. Das ist zwar ein anderes Spiel, es ist vom Prinzip her ein bisschen ähnlich und sie sagen, ja, es ist letztendlich viel besser, es ist genau das Spiel, was wir eigentlich machen wollten und bla bla bla bla bla. Sagen auch, es wird letztendlich jetzt sogar besser laufen, als wenn sie das Jock Venture gemacht hätten, weil das das bessere Spiel ist, was sie da jetzt haben. Und damit die Leute sogar mehr kriegen für ihr Investment ins Kickstarter, als sie eigentlich gekriegt hätten, wenn es geklappt hätte. Ich weiß nicht, ob das die Fans genauso sehen, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Insgesamt hat jetzt eben angefangen, das ehemalige Wintercool Games zu veröffentlichen, wofür die ganzen Gelder draufgegangen sind, weil die Leute eben gefragt haben, wo das ganze Geld gelandet ist. Sie haben allerdings in dieser Auflistung auch genannt, dass eben irgendwann zwischendurch schon mal ganz klar war, dass gewisse Dinge nicht richtig laufen. Sie $150,000 zurückgegeben haben an Yogscast, die dann dafür gedacht waren, dass Yogscast dafür sorgt, dass eben komplettes Shipping, die komplette Pressung der Titel für den normalen Release eben in den Läden und sowas gepresst werden. Also die $150,000 waren dafür gedacht, dass sich einfach Yogscast dann outgesourced so in Anführungsstrichen eben darum kümmert, dass das Spiel letztendlich vertrieben wird. Was aus dem Geld geworden ist, weiß niemand. Yogscast hat sich dazu nicht wirklich geäußert. Das Einzige, was sie gesagt haben, ist, dass alles Geld, was sie im Zuge eben der Kickstarter-Kampagne gekriegt haben, komplett für das Projekt draufgegangen ist. Und dass es letztendlich von 150.000 eben auch nichts mehr gibt. Jetzt müssen wir erstmal warten, wie es weitergeht. Das Ganze ist also noch relativ frisch, die ganze Story. Trotzdem insgesamt jetzt schon sehr, sehr, sagen wir mal, unangenehm, die ganze Geschichte. Mittlerweile gibt es sehr viel Fingerpointing. Der Chef von Wintercool Games sagt, da gab es auch viel von Yogscast, was nicht richtig gut gelaufen ist. Yogscast sagt, wir sind enttäuscht, weil die uns versprochen haben, sie können das Spiel machen, haben es letztendlich nicht delivered. Wie gesagt, es ist nicht ganz klar, wo gewisse Gelder gelandet sind und so weiter und so fort. Und, wie ich gerade schon erwähnt habe, aber es gibt immer noch die Möglichkeit für Kickstarter-Backer tatsächlich auch zu klagen. Sie haben ein Recht dazu und ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie substituieren kann, wenn man sagt, wir haben denen halt ein anderes Spiel geschenkt als das, was sie bezahlt haben. So funktioniert es im Normalfall nicht. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob dann nicht vielleicht doch noch der eine oder andere sagt, ich möchte mein Geld wieder haben und jetzt klagt, was natürlich dann richtig schwierig werden könnte. Das ist auf jeden Fall mal ein Beispiel dafür, dass sowas auch sehr, sehr schief gehen kann. Viele Leute sagen, im Nachhinein betrachtet muss man schon sagen, dass einige Red Flags gab, dass dieses Studio, was eben Freunde von denen waren, die das entwickeln sollten, dass es das erste Spiel war, was sie machen sollten und gleich so ein $500,000-Projekt. Dass das alles Leute waren, die nicht unbedingt wirklich auch nur aus der Spielindustrie kamen, sondern viele Leute, die Visual Effects mäßig und sowas eben aus Hollywood kamen. Einer von denen, der im Übrigen nach einem Monat Arbeit, wo er dann schon bezahlt worden war mit $35,000, was letztendlich die ganze Arbeit im ganzen Projekt bezahlt hätte sein müssen, ist er nach einem Monat gegangen und ist zu einem anderen Spielentwicklerstudio gegangen, hat das Geld aber nicht zurückgegeben und hat auch nicht mehr an dem Adventure gearbeitet. Das heißt, dass also jemand nach einem Monat einfach abgesprungen und hat seine Kohle mitgenommen. Da ist also wirklich einiges schiefgelaufen und man sollte nochmal sagen, man soll einfach vorsichtig sein mit Kickstarter. In dem Fall war es halt ein großer Name. Ich glaube, deswegen kriegt es so viel Aufmerksamkeit. Und ist deswegen, glaube ich, auch so ein spannendes Thema. Im Nachhinein muss ich sagen, ist auf jeden Fall vor allem deswegen so interessant, weil es eins dieser Titel ist, wo man schon sagen kann, ja, es gab Red Flags, aber es gab auch viele Gründe, dass man durchaus dran glauben konnte, dass das funktioniert. Wie schon gesagt, es war Yogscast, die sind riesig, es ist einiges an Kohle zusammengekommen, es waren zumindest Veteranen aus einer anderen Branche, aber zumindest Leute, die schon mal irgendwie an irgendwas gearbeitet haben und nicht einfach nur so ein lustiges Kellerteam aus Jugendlichen so ungefähr. Das heißt also, das war eins dieser Projekte, wo man doch schon durchaus sagen könnte, das war auch nicht unrealistisch, dass es geklappt hätte. Von daher vielleicht so das erste Beispiel für ja, Dinge, die auch ganz gut aussehen, können trotzdem durchaus mal schief laufen. Ja, das ist natürlich im Endeffekt ist man natürlich immer schlauer, aber klar. Du hast schon recht, es sah schon von der Kickstarter-Kampagne natürlich so aus, jetzt im Nachhinein natürlich so, okay, da hätte man eigentlich vielleicht skeptisch sein müssen und da, aber andererseits, wie du auch gesagt hast, gab es genug Gründe dafür gesprochen haben, dass das auch funktionieren kann. Ja. Und, ja, es ist, also das mit dem Klaren ist also die Frage, wie viele von den Bäckern jetzt da jetzt sozusagen so drauf pochen, dass sie dann klaren. Ich kann mir vorstellen, vielleicht die Leute, die mehr Geld gebackt haben, ich weiß ja nicht, wie viele Leute dann diese höchsten Stufen gebackt haben, 10.000 ja. Dollar oder sowas, bei denen könnte ich mir dann doch am ehesten vorstellen, dass sie dann sagen, naja, irgendwie, das passt jetzt so nicht mehr zusammen. Absolut. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also es ist halt, das zeigt halt, dass Kickstarter halt dann in dem Sinne doch nicht, also man sollte es halt nicht immer mit einem Pre-Order verwechseln, sondern es ist halt ein Investment, ein gewisses Risiko ist immer dabei. Und ich habe auch das Gefühl, dass natürlich in letzter Zeit, je mehr von solchen Nachrichten kommen, dass dann auch die Leute auf Kickstarter nach dieser ersten, sag ich mal, ein bisschen Euphoriewelle auf der Kickstarter dann auch geritten ist, jetzt auch vorsichtiger geworden sind. Da gab es dann halt eine Zeit, wo dann alles, also da wurde mehr oder weniger alles gebackt, was dann irgendwie einigermaßen interessant aussah. Und ich glaube, mittlerweile sind die Backer da auch vorsichtiger geworden. Ich glaube, das ist auch wichtig so, dass jetzt auch sozusagen, das wird jetzt auch ein bisschen erwachsen im Sinne von, naja, jetzt müssen auch die Backer so ein bisschen die Arbeit machen, die sich auch Publisher normalerweise machen, nämlich genau halt abwägen, naja, investieren wir jetzt da Geld rein oder nicht. Also das sind natürlich kleinere Summen, aber trotzdem versteht man dann vielleicht auch ein bisschen mehr, wofür Publisher eigentlich normalerweise da sind. Absolut, ja. Und insgesamt einfach auch, ja, wie ich schon gesagt habe, also wie ich schon auch schon gesagt habe, einfach relativ interessant, weil es eben so ein knappes Projekt war, was durchaus hätte funktionieren können. Jetzt kommen wir vielleicht zu einem Projekt, das so ein bisschen das Gegenteil davon ist, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Und zwar geht es dabei um ein Spiel, das sich Ariel nennt, von West Games, wie sich das Studio nennt, die anscheinend irgendwo in der Ukraine sitzen. Zwischendurch gab es mal Gerüchte, dass die anscheinend in Las Vegas sind, was sich irgendwie nicht so wirklich bestätigt hat. Aber wie wir lernen werden im Laufe der jetzt folgenden Ausführungen, ist das nicht die einzige etwas merkwürdige Kontroverse und Verwirrung, die bei diesem Projekt irgendwie stattgefunden hat. Vorweg erstmal grundlegend, Ariel soll ein quasi Nachfolger im Geiste von Stalker werden. Dazu hat sich West Games, zumindest haben sie das behauptet, den ehemaligen Senior Game Developer, der eben quasi ja der Lead Game Designer auch war, für das erste Stalker geholt. Sie haben sich Leute von einem Typen vom ehemaligen oder beziehungsweise vom jetzt nicht noch existierenden, aber einen ehemaligen Mitarbeiter vom Metro Last Light Team besorgt und Metro 2033. Dann hatten sie, glaube ich, noch den einen Level Designer von Stalker mit dabei. Also sind auch wirklich ehemalige Mitarbeiter von GSC Game World, die sich ja mittlerweile aufgelöst haben und in Vostok Gaming aufgegangen sind, einem ja, neuen Spielestudio eben. Diese Leute sollen eben Teil des Teams sein und die wollen zusammen mit Kickstarter und einer Kickstarter-Kampagne eben einen ja, spirituellen Nachfolger für Stalker entwickeln. Noch viel schöner, Open-World-Shooter, total klasse. Ja, klingt in der Theorie total super. Was als erstes mal stutzig gemacht hat, ist, als das ganze Ding online gegangen ist, wollten sie nur 50.000 Dollar haben. Obwohl sie selbst zugegeben haben, dass sie noch keinerlei andere Finanzierung von irgendwo anders hergekriegt haben. Außerdem gab es nichts Gameplay-mäßiges zu sehen. Es gab nur, und das war sehr interessant und lustig eigentlich, Videos einfach aus den alten Stalker spielen, ohne dass allerdings an der Stelle gesagt wurde, dass es aus den Stalker spielen ist. Es war aber offensichtlich aus den Stalker spielen. Da gab es aber keine Nennung, aber man hat natürlich auch nicht gesagt, ja, das sind jetzt Gameplay-Videos, aber ich glaube, man hat so ein bisschen gehofft, dass manch einer es anklickt und sagt, wow, das sieht genau aus wie Stalker, mache ich, super. Ein bisschen Concept-Art gab es und das war es letztendlich. Dann lief das relativ lange vor sich hin und hat nicht wirklich irgendwie an Fahrt aufgenommen. Ich glaube, sie sind irgendwie hängen geblieben bei 34.000 ein paar Tage, bevor das ganze Ding ausgelaufen ist. Ich glaube, 5 Tage knapp, es war noch ein Wochenende dazwischen. Dann haben sie am Freitag einen minimalen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Und dann plötzlich war 2 Tage später 50.000 locker erreicht, sogar sie waren drüber hinaus, nämlich 64.000. Das ging in ziemlich großen Sprüngen. Als erstes war es, glaube ich, knapp unter 50.000, sodass nochmal 20.000 gespendet wurden. Dann waren sie irgendwie bei 44.000, 45.000. da waren allerdings nur zwei neue Bäcker dazu gekommen. Das heißt, es waren also zwei Leute, die ziemlich viel gespendet haben. Und dann kam das Lustigste eigentlich, weil dann plötzlich waren sie bei 64.000 und dass irgendein Bäcker dazugekommen war. Offensichtlich hat also jemand sein Backing zurückgezogen, ein anderer ist dazugekommen. Dann tauchte plötzlich, und das war eigentlich das Spannendste, Coolste daran, ein Brief auf, der angeblich von Wladimir Putin geschrieben wurde, der jetzt offiziell sich auch hinter die Entwicklung dieses Spiels stellt. In dem Brief, den sie als erstes, wie sie selbst sagen, auch für Fake hielten, aber nach und nach immer mehr Anzeichen dafür fanden, dass er doch echt war, hat natürlich West Games auch eine Übersetzung mitzugeliefert auf Englisch, eine eigene Übersetzung. Das heißt, wir können nicht 100% sagen, ob die stimmt oder nicht, was letztendlich auch egal ist. Und in dem Brief schreibt Wladimir Putin anscheinend, dass eine seiner Töchter darauf aufmerksam geworden ist, auf dieses Spiel, es sehr cool fand und damit einer großen Summe unterstützt hat. Deswegen ist er jetzt auch interessiert daran. Außerdem hat er ihn sofort auch in Aussicht gestellt, dass wenn das Ganze erfolgreich ist, er sie in den Kreml einlädt, damit sie sich ein bisschen darüber unterhalten können, was die jungen, coolen Gamer heutzutage wollen. Und außerdem möchte er sie einfach persönlich kennenlernen. Dann kam eben dieser Brief, der veröffentlicht wurde auf der Website. Und nachdem sie dann das Ziel erreicht hatten, gab es schon einige Leute, die gesagt haben, wow, das wird immer shadier und shadier. Es ist eigentlich ein bisschen gruselig und dürfte so nicht passieren. Und tatsächlich hat letztendlich Kickstarter dann auch in der letzten Sekunde reagiert und so ein bisschen die Notreißleine gezogen und das ganze Ding eingefroren. Sie haben sämtliche Funds eingefroren, es wurde nichts ausgezahlt, sie haben die ganze Kampagne einfach aufgelöst, was sie dürfen, rein rechtlich gesehen, und wo sie dann eben von diesem Recht auch Gebrauch gemacht haben. West Games selbst schreibt dazu, wir können überhaupt gar nicht nachvollziehen, was das Ganze soll. Kickstarter hat uns nicht vorher informiert, sie haben uns nicht Bescheid gesagt, uns nicht vorgewarnt. Wir können auch nicht nachfragen, weil eben die Politik in der Hinsicht auch ist, dass Kickstarter klipp und klar sagt, wir müssen keine Begründung dafür liefern, warum wir eine Kampagne eben suspenden. Ist bislang auch nicht so wahnsinnig oft passiert. Es passiert wirklich nur in offiziellen Fällen von Fraud. Oder in offensichtlichen Fällen von Betrug. Sie sind jetzt halt ein bisschen wütend und verstimmt, aber sagen, naja, gar kein Problem. Ihr könnt immer noch spenden auf unserer Website. Sie haben ein PayPal-Konto eingerichtet, bei dem man jetzt auf der Website spenden kann, und sagen, sie werden es einfach weiterhin darüber probieren. In der Zwischenzeit gab es aber jemanden, der einfach mal aus Prinzip, weil jetzt eben schon so viele merkwürdige Dinge bei diesem ganzen Ding passiert sind, bei Vostok Gaming nachgefragt hat, ob es denn überhaupt wirklich stimmt, dass die Leute, die da angeblich mitarbeiten, auch wirklich mitarbeiten. Und Vostok Gaming hat dazu nur gesagt, dass man das Ganze schon fast einen Betrug nennen kann, dass die Leute da genannt werden und dass man wohl versichern kann, dass die Leute dann nicht mitarbeiten und nicht Teil des Teams sind. Das heißt, es also scheint wirklich komplett von oben bis unten komplett erlogen und erstunken und was ich was zu sein. Sie haben auch kein Recht an dem Namen Stalker, das heißt allein schon, das in dem Zusammenhang zu nennen, ist eigentlich nicht wirklich rechtens. Und insgesamt muss man einfach sagen, es war ein nicht besonders gut gemachter, aber trotzdem lustig aufwendiger Betrugsversuch auf Kickstarter. Ich glaube, mehr muss man noch nicht so sagen. Wie gesagt, es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass auch die Leute, die da eben angeblich mitarbeiten, anscheinend doch nicht mitarbeiten. Offensichtlich hat man dann beim Funding ein bisschen noch selbst nachgeholfen, weil wenn man dann irgendwie schon $30.000 zusammen hat, hat man gedacht, naja, dann spenden wir eben privat noch 20.000. Die wir dann ja nur an uns bezahlen müssten und somit kein Problem haben. Und kriegen zumindest die 30.000, haben wir ein bisschen was rausgeholt. Wenn das so ein Zwei-Mann-Betrugsunternehmen gewesen ist, dann wäre das ja immer noch ein ziemlich großer Erfolg. Hat jetzt ein Glück im letzten Jahr im Nachhinein auch nicht geklappt, weil eben Kickstarter da reagiert hat. Da bin ich auch sehr glücklich drüber auf jeden Fall. Ist, glaube ich, einfach nur eine unterhaltsame Geschichte. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte es mal angucken. Irgendwie alleine, dass sie plötzlich wirklich versucht haben, original Wladimir Putin in das Ding mit reinzuziehen. Finde ich das eigentlich das Lustigste an der ganzen Geschichte. Und also. Also ich habe das ja auch von Anfang an so ein bisschen verfolgt und ich habe es ja auch schon gedacht, irgendwie ist das komisch, weil es dann dieser Brief aufgetaucht ist, das war so bizarr und absurd einfach, vor allem, weil er dann noch einen Brief geschrieben hat. Ja, ich finde auch, Ukrainer sollten sehr viel mehr einfach coole Spiele entwickeln, anstatt auf die eigenen Leute zu schießen. Ja. Genau das ist die Lösung für den Ukraine-Konflikt. Ja, es Develop ist einfach bescheuert. Make games, not war. Es ist einfach bescheuert, aber immerhin unterhaltsam für den Rest von uns. Und wieder mal, das hat nichts mit Kickstarter zu tun. Kickstarter funktioniert, wir müssen einfach nur mit gesundem Menschenverstand und ohne besonders irgendwie auch nur extrem aufmerksam zu sein, nur auf die grundlegenden Zeichen dafür achten, ob das seriös ist oder nicht, und dann denke ich, sollte einem sowas auffallen. Dass sie trotzdem 34.000 eingenommen haben, bevor das Ganze letztendlich abgeschossen wurde, finde ich immer noch ziemlich verrückt, aber ja. Naja. Wie gesagt, so wirklich was zu sehen gibt's nicht. Immer wieder muss man das sagen. Leute, wenn es nicht irgendwie ein Video von dem ganzen Team, dem ganzen Studio und wirklich Gesichter dazu gibt und am besten einen Gameplay-Trailer in irgendwelcher Art und Weise und dann halt einfach auch wirklich Mengen und Mengen an Concept Art. Concept Art ist so einfach erstellt. Einfach nur ein paar Concept Arts und ein Video von einem Typen, der in seinem Wohnzimmer sitzt. Und auch schauen, wie viel sie wollen. Ist es realistisch, dass sie das Ziel so erreichen können? Und richtig. Also. Vielleicht sollten wir einfach mal das 1x1 der Kickstarter-Regeln irgendwie aufstellen, dass man das irgendwie mal veröffentlichen kann, damit jeder sich irgendwie doch ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, was er da irgendwie letztendlich tut. Aber naja, bis dahin muss man einfach nur ein bisschen, wie gesagt, mit gesundem Menschenverstand aufpassen. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Würde ich behaupten. Würde ich auch behaupten. Gut, ja, dann würde ich sagen, nach dieser sehr ausführlichen Diskussion quasi, nach dieser sehr ausführlichen Newsmeldung, gehen wir jetzt über zur letzten, die dann auch in unser wunderschönes Hauptthema führt. Die auch nämlich überhaupt nicht ebenfalls ausführlich ist. Ja, richtig, die auch wieder eine sehr, sehr lange Geschichte irgendwie darstellt. Ja, trotzdem, irgendwann müssen wir loslegen, dann legen wir jetzt los. Wie sieht's aus mit dem ja mittlerweile genannten Fan-Übersetzungsfiasko von Final Fantasy Type-Zero? Genau, ein paar von euch haben ja mitbekommen, das habe ich auch damals schon gesagt, dass die Final Fantasy Type-Zero Fan-Übersetzung eben fertig geworden ist und auch kurz vor der E3 veröffentlicht wurde, bevor Square Enix dann selbst die HD-Portierung von Type-Zero für den Westen angekündigt hat. Und jetzt, eineinhalb Monate später, wurde die Fan-Übersetzung und alle Blog-Einträge, die damit zu tun haben, von der Seite genommen. Der Leader der Fan-Übersetzungstruppe, der den Nicknamen Sky hat, hat gemeint, dass er ein Cease and Desist Letter von Square Enix gekriegt hat und er damit jetzt gezwungen war, das alles rauszulöschen. Und hatte noch einen kleinen Seitenhieb gegenüber Square Enix verpasst und geschrieben, es gibt so eine gewisse Spielefirma, die der Meinung ist, dass Drohungen und falsche Anschuldigungen der richtige Weg sind, um ihre größten Fans, mit ihren größten Fans umzugehen. Mhm. Und die Geschichte ging dann eben so rum. Es gab dann sehr viele wüste Beschimpfungen gegenüber Square Enix, wie sie das machen könnten. Das sind ja auch nur Leute, die als Fans sozusagen das Spiel übersetzt haben, damit auch andere Fans das endlich spielen können. Square Enix sei ja selbst schuld, dass sie damals es nicht schon selbst lokalisiert haben. Und das heißt, Square Enix stand dann schnell als der Bösewicht da in dieser Geschichte. Und dann kam aber auf Kotaku ein sehr interessanter Artikel von Jason Schreier raus, der aufzeigt, dass die Geschichte doch sehr viel komplizierter und tiefgründiger ist, als die meisten von uns gedacht haben. Und es geht halt darum, dass er schon gesagt hat, dass Square, das war ja schon so ein halbwegs offenes Geheimnis, Type-Zero schon lokalisieren wollte früher, als es noch für die PSP rauskam. Und auch schon eine komplette Übersetzung hatte, sowie komplettes englisches Voice-Acting, war alles schon fertig und dass sie dann in letzter Sekunde dann die Reißleine gezogen haben, weil sie gemerkt haben, dass der PSP-Markt vor allem im Westen schon längst tot ist zu dem Zeitpunkt und es sich einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Ja. Und deswegen wurde dann Mitte 2012 eben diese Fan-Übersetzung angekündigt und dann im März diesen Jahres wurde dann eben angekündigt, man sei fast fertig, man muss nur noch Polishing machen und so und man peilt einen August-Release an. Und hinter den Kulissen soll es dann anscheinend so gewesen sein, dass nach eben dieser Ankündigung, dass es im August rauskommt, Square Enix das Team kontaktiert hat und man gesagt hat, man möchte auf jeden Fall das Copyright schützen von der Marke, aber man möchte jetzt nicht unbedingt juristische Schritte einleiten, das wäre nur die letzte Option, sondern man möchte in Verhandlungen versuchen, eben für beide Seiten irgendwie eine gute Lösung zu finden. Und laut dem Artikel war es auch so, dass es zu viel, also regen und auch freundlichem Kontakt zwischen beiden Seiten gekommen ist und dass auch die Verhandlungen anscheinend auch gut liefen. Details wissen wir jetzt nicht, was jetzt Square zum Beispiel angeboten hat als mögliche Lösung. Aber zumindest scheint es, dass Square jetzt nicht von vornherein darauf aus war, eben juristische Schritte einzuleiten. Ja. Und innerhalb des Teams kam es dann daraufhin dann auch zur Vermutung, dass sie halt sagen, naja, normalerweise ist es so, dass wenn Firmen solche Fanübersetzungen sehen, dass sie da nicht eingreifen, wenn sie selbst nicht auch das Verlangen haben, es auch irgendwann vielleicht doch selbst zu vermarkten. Und deswegen kam dann innerhalb des Teams die Vermutung auf, dass Square Enix vielleicht doch überlegt, es doch in den Westen rüberzubringen. Mhm. Und es kam dann eben zur Diskussion darüber, was man dann tut, wenn sie wirklich sowas ankündigen würden. Und die meisten Mitglieder waren der Meinung, man sollte den Patch dann nicht releasen, weil man sonst die Verkaufszahlen eben gefährden würde. Und dass sie das nicht tun will, weil sie sind ja an sich auch nur Fans der Reihe. Und das sagen sie halt, obwohl sie selbst tausende von Stunden in dieses Spiel investiert haben. Und ist auch eigentlich etwas, was gang und gäbe ist in der Fan-Übersetzungs-Community. Auch Tales of Hearts Fan-Übersetzung für den DS wurde jetzt auch eingestellt, nachdem jetzt Tales of Hearts R für die Vita im Westen angekündigt wurde. Und genau, also da war man sich eigentlich, die Mehrheit des Teams war sich in dem Sinne einig. Und das war dann kurz vor der E3 kam dann eben die überraschende Nachricht, also Sky hat dann einfach über Twitter gesagt, ja, wir sind jetzt doch früher fertig geworden als gedacht, wir releasen es jetzt einfach morgen. Und das hat alle überrascht, nicht nur uns, sondern anscheinend auch den Rest des Teams, weil der Rest des Teams wusste nichts davon. dass das einfach released werden sollte. Und dann gab es anscheinend in der Skype-Konferenz dann super viel Streit darum, weil viele gesagt haben, naja, der Patch ist noch nicht so weit. Wir müssen noch Polishing machen, noch Editing, wir möchten ihn der Form nicht rausbringen und wir sind große Final Fantasy Fans und wir möchten nur ein Produkt rausbringen, wenn es auch richtig, richtig, richtig gut gepolished und alles fehlerfrei ist. Ja. Und haben sich auch dann gestellt, gesagt haben, naja, wir haben so viele Stunden reingesteckt und jetzt kommt Sky einfach und release das, ohne uns davor zu fragen, weil er anscheinend irgendwie was gegen Square Enix hat. Und kurz darauf hat Square Enix eben angekündigt, dass die HD-Version kommt und deswegen gab es dann unter den Usern, haben dann viele gemeint, okay, er hat wahrscheinlich Wind davon bekommen und dann einfach gesagt, okay, das Release ist einfach vorher genau, raus. Raus. Sky hat dann daraufhin gemeint, naja, nee, er wusste es nicht, der hat sich auf sein Bauchgefühl ein bisschen verlassen und laut seiner Meinung nach ist die Ankündigung auf der E3 von Square auch einfach nur eine Reaktion auf den Patch, auf diesen überraschenden Patch-Release gewesen, weil die Art und Weise, wie sie das angekündigt haben, wir haben ja über diesen Vita-Fiasko geredet, auch, dass es nur so ein Press-Release war, kein Trailer, kein nichts, dass es auch von Screening-Seite einfach dann ad hoc und spontan dann einfach schnell rausgehauen wurde, in dem Fall. Mhm. Und er sozusagen dann das dann sozusagen, ja, mehr oder weniger geforced hat. Und er selbst sagt dazu, dass er, ja, er gibt zu, dass er das ohne das ganze Team selbst gemacht hat. Er ist nicht stolz darauf, aber er denkt, es ist das Richtige, es zu tun, es herauszugeben und den Fans das zu geben, woran wir schon so lange gearbeitet haben. Und jetzt ist halt natürlich die Sache, das wurde jetzt, glaube ich, hat sich innerhalb von 48 Stunden 100.000 Mal wurde das runtergeladen, also super viele. Und dass es jetzt Leute gibt, die sagen, das Team an sich hätte das schon eingestellt, also von sich aus, aber Sky wollte das nicht. Er wollte, dass seine Arbeit dann irgendwie auch rauskommt zu den Leuten und hat dann damit Square Enix auf den Schlips getreten, die an sich gar nicht wollten, dass das so endet. Und dann haben sich auch andere Leute aus der fanübersetzten Community gemeldet und gesagt, das, was er gemacht hat, das macht man eigentlich nicht. Also da gab es einen, der hat schon selbst gemeint, schon an 30 Spielen gearbeitet, an die fanübersetzt wurden. Und bisher war es immer so, wenn der Publisher was rausbringt, dass wir das dann natürlich einstellen, weil letztendlich sind wir Fans und wollen ja, dass das auch finanziell erfolgreich wird, dass das bei den Fans ankommt, dass letztendlich auch ja auch die Arbeit der Firma ist, egal wie sehr wir uns darüber aufregen, ob das jetzt zu spät gekommen ist und wann nicht. Und dass das jetzt einfach kein gutes Bild auf eben Sky, dass es jetzt kein gutes Bild abgibt und Square Enix in dem Fall einfach das macht, was sie einfach machen müssen, vor allem, weil es jetzt auch dazu kommt, dass es im Westen kommt. Und dementsprechend, ja, hat sich die ganze Geschichte komplett verändert und schwierige Situation. Das ist auf jeden Fall traurig. Also ich meine, ich glaube, viele Fans sind sich einig, dass wir auf jeden Fall sehr dankbar sind für die Leute, die eben so viele Zeit da reingesteckt haben, um das eben rüberzubringen. Und natürlich kann ich das auch völlig nachvollziehen, dass man dann selbst frustriert ist, wenn dann in dem Moment weiß, dass die eigene Arbeit, die man dann da reingesteckt hat, dann einfach für nichts ist. Aber andererseits, ja, das kannst du halt so nicht machen, wenn du dann... So ist es halt. Ja. Ich meine, das ist halt so ein bisschen die Sache. Also ich kann auch definitiv beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, dass er sich auch so ein bisschen drüber ärgert, dass er so viel Zeit und Aufwand und Herzblut reingesteckt hat und letztendlich wahrscheinlich gar nichts draus wird. Andererseits finde ich es auch völlig nachvollziehbar, wenn die Leute sagen, naja, wir haben jetzt halt die ganze Arbeit reingesteckt und es ist natürlich ein bisschen kacke, dass wir jetzt schon so viel Zeit investiert haben. Es ist fast fertig und jetzt macht quasi die Originalfirma doch, was sie die ganze Zeit nicht machen wollten, deswegen mussten wir anfangen, eine Fanübersetzung. Vielleicht auch ein bisschen, um dran zu verdienen, weil sie irgendwie merken, na, jetzt kommt demnächst einer, machen wir es vielleicht lieber doch selber. Aber trotzdem finde ich nachvollziehbar, wenn du erstmal vor allem Fan bist und das Ganze quasi als Freizeitprojekt nebenher machst, da willst du natürlich auch, dass sich das Ganze letztendlich genau, dass sich einfach eine Version, die für den Westen gemacht wurde, auch gut im Westen verkauft. Wenn die sich gut verkauft, dann brauchst du beim nächsten Mal vielleicht keine Fanübersetzung. Dann, ich meine, letztendlich ist es für niemanden so, dass die Leute sagen, ja geil, ein Glück kommt es nicht im Westen, wir können eine Fanübersetzung machen. Es ist eher so, ach, naja, es kommt nicht im Westen, dann müssen wir wohl eine machen. Also es geht nicht darum, dass die Leute da mega viel Bock drauf haben, sie tun es halt, weil sie es müssen. Das heißt, die würden sich freuen, wenn jedes Spiel einfach schon von Anfang an lokalisiert wird im Westen und sie sich die Arbeit nicht machen müssten. Und ich meine, dazu trägt ja so eine selbstgemachte Übersetzung letztendlich bei. Wenn die sich gut verkauft, dann müssen sie beim nächsten Mal gar nicht erst den Aufwand machen. Von daher, ich kann auf jeden Fall beide Seiten verstehen. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen unmöglich, dass er das komplett ohne sein Team macht. Ich kann es verstehen, dass er das kacke findet, aber ich würde dann immer noch sagen, du hast es mit vielen Leuten zusammen gemacht. Wenn die sagen, das ist okay so, dann ist es halt schwer, sich einfach als Einzelner dagegen zu wehren, aus Prinzip. Finde ich so ein bisschen zumindest. Ja. Aber schwer zu sagen, keine Ahnung. Also wie gesagt, man kann das schon beide Seiten verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn Square Enix sagt, naja, dann bleibt uns halt nicht viel anderes übrig, als Cease and Desist zu schicken. Was sollen wir sonst machen? Ja. Vor allem, weil es ja natürlich auch so war, dass normalerweise sagt man ja, ein reiner Patch ist schwierig, dann juristisch vorzugehen, weil der an sich den Code des Spiels nicht verändert. Das ist ja nur ein Patch. Aber im Fall von Type-Zero ist halt so, das ist halt auf zwei UMDs damals rausgekommen und damit das gut mit dem Patch interagieren kann, hat er sozusagen noch einen anderen Patcher dazu gehabt, womit man beide ISOs in eine sozusagen mit vereinen kann. Und in dem Moment tinkerst du halt mit dem Code und dann wird's halt schwierig schon wieder. Ja. Und ja, also wie gesagt, ich kann auch beide Seiten verstehen. Am Anfang war natürlich alle so, okay, warum macht Square Enix das? Das ist ja irgendwie blöd, aber andererseits, wenn man sich jetzt noch genau diese Details sich so eben anschaut, dann ja. Es ist schon halte ich das nicht für auf jeden Fall nicht für übertrieben, was Square Enix da macht. Nee, absolut nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über in unser Hauptthema und das ist jetzt ja schon quasi die perfekte Einführung, denn genau aus diesen Gründen, die wir da gerade schon so ein bisschen genannt haben, aus den Kontroversen, die da entstehen und ja auch der ganzen Arbeit, die da irgendwie dann Leute investieren müssen, um überhaupt eine Übersetzung zu kriegen, aus dem Grund wollen wir heute eben mal über Fanübersetzungen, aber vor allem auch über normale Lokalisierung einfach von japanischen Spielen im Westen reden. Wir haben das schon öfter mal angeschnitten, ich glaube, Joe hat da öfter auch schon mal was zu gesagt, das ist einfach an sich ein super spannendes Thema ist, weil es eben komplett anders läuft als in den meisten anderen Ländern und den meisten anderen Regionen. Heutzutage kann jeder in Europa Englisch und natürlich ist es allein durch die wegfallende Sprachbarriere da irgendwie wesentlich weniger Probleme gibt. Zumal einfach auch Europa und Amerika ein bisschen näher aneinander sind und das sind nun mal die beiden größten Spielemärkte. Japan hat seine Nischenposition, die hat es immer gehabt, die will es auch immer haben. Also ich meine, die Japaner provozieren es ja auch so gut sie können und JRPGs sind halt einfach nun mal ein Ding für sich. Nur weil du RPGs magst du nicht gleich JRPGs. Ich glaube, das weiß mittlerweile heutzutage auch jeder von uns. Trotzdem ist es immer noch sehr, sehr spannend zu sehen, wie eben mit dieser Lokalisierung umgegangen wird. Und wir hatten schon oft genug in den News, dass Joe sich darüber aufgeregt hat, dass gewisse Spiele einfach nie in den Westen kommen oder nur nach Amerika und man sie importieren muss. Was ja quasi schon ein schöner Fall eigentlich fast ist, weil immerhin kann man es dann irgendwie spielen. Und wir wollen uns heute auf jeden Fall mit allen Aspekten davon beschäftigen. Wir wollen uns mit Firmen beschäftigen, die letztendlich nichts anderes machen, als eben Spiele zu lokalisieren für japanische Firmen. Es gibt ein paar große Namen. Es gibt Exceed, es gibt Niz America und da werden noch ein paar andere dazukommen, die Joe dann nachher nennen wird, die nichts anderes tun, als eben Spiele zu lokalisieren. Es gibt die lokalisierten Spiele, die eben Standard sind im Westen. Das sind vor allem die großen Reihen. Das sind Final Fantasies zum Beispiel. Einfach Spiele, die eben schon erprobt sind im Westen, die funktionieren. Und es gibt diese ganz, ganz kleine Nische, die eben oft auch von diesen Firmen übertragen wird, die dann schon wieder so klein ist, dass es auch einfach ist, mit der relativ einfach eben eine gewisse spezielle Zielgruppe zu erreichen und damit dann auch Geld zu verdienen. Aber sagen wir mal so, die gesunde Mittelschicht, die es eben in Japan gibt. Also entweder Spiele, die in Japan sehr groß sind, aber im Westen nicht besonders bekannt. Oder eben einfach so mittelmäßige Produkte eben, was heißt nicht mittelmäßig im Sinne von Qualität, sondern einfach nur von Größe und Quantität. Also Produkte, die einfach so einen einfachen A-Status quasi haben, die haben eben Probleme rüberzukommen und das oft zum Unmut der Fans. Und heute wollen wir uns einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Ich persönlich, wie gesagt, habe da relativ wenig Ahnung von. Ich glaube auch die meisten Leute, selbst wenn sie JRPGs spielen, wissen nicht unbedingt, was da letztendlich alles so an Arbeit und Zeit reinfließt. Gerade wenn man sich nicht gut mit der japanischen Sprache auskennt, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie kompliziert es sein kann, eben so ein japanisches Spiel zu übertragen. Und warum es eben auch mehr Arbeit ist, ein japanisches Spiel zu lokalisieren, als ein, sagen wir jetzt zum Beispiel, ein englisches, französisches, deutsches Spiel. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in unsere Ausführungen dazu. Vielleicht fangen wir einfach eben mal an, so ein bisschen mit diesen kleineren Firmen und vor allem auch der Art des Übersetzens, wie eben lokalisiert wird. Kannst du einfach mal ein bisschen anfangen zu erzählen, würde ich sagen. Genau, also es hat sich ja in den letzten Jahren hat sich das, also ich würde sagen, als jemand, der japanische Spiele schon seit Ewigkeiten verfolgt, würde ich sagen, dass die momentane Lage, was japanische Spiele im Westen angeht, so gut ist wie noch nie zuvor. Mhm. Wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der jetzt außer Nintendo auch Region Locks immer mehr wegfallen. Das bedeutet, in den meisten Fällen ist es für uns Europäer, die ja meistens am härtesten gestraft sind. Zumindest so ist, dass wir Zugriff auch auf den amerikanischen Markt haben. Über Internet ist es auch super viel einfacher zu importieren, als es früher der Fall war. Das heißt, die ganze Situation ist auf jeden Fall schon sehr viel entspannter, als es noch vor 10 Jahren war zum Beispiel, wo das ja teilweise echt schlimm war. Ja. Das ist ja eben auch deswegen so, weil es eben diese kleinen Firmen gibt, die Merlin angesprochen hat. Also Exceed ist, glaube ich, so eines der, ja, vielleicht nicht bekanntesten, aber so eines der, diejenigen, die mir am meisten am Herz liegen, die sind vor 10 Jahren gegründet worden und von ehemaligen Square Enix USA Mitarbeitern, die am Anfang eigentlich auch nicht wirklich Lokalisierungsarbeiten gemacht haben, sondern vor allem dann für Square Enix oder auch andere Firmen dann eher PR gemacht haben, Marktforschung gemacht haben, bis sie dann irgendwann selbst dann so das Gefühl hatten, naja, wir wollen es einmal probieren, kleinere Titel, die irgendwie nicht rüberkommen, eben vielleicht selbst zu lokalisieren für den Markt. Das ist ein sehr kleines Studio, das sind nur 9 Leute. Das bedeutet, die meisten von denen machen, haben auch mehrere Jobs. Also es gibt einer, der ist Übersetzer und gleichzeitig auch Community Manager und so weiter. Das ist also ein kleines, sehr familiäres Team, das auch sehr transparent mit seiner Arbeit umgeht, weswegen sie auch bei ihren Fans sehr beliebt sind. Und sie haben dann halt angefangen, Titel wie zum Beispiel Shadow Hearts, was glaube ich auch relativ wenig Leute kennen, eben rüberzubringen, und haben dann auch irgendwann dann angefangen, auch zu Firmen rüberzugehen, die wirklich Nischentitel machen, die in Japan schon entweder bekannt sind, aber im Westen bisher noch gar keinen Namen hatten. Und den ersten großen Deal, den sie hatten, ist halt mit Falcom. Falcom ist eines der bekanntesten alten japanischen RPG-Spielen, die es so gibt. Die haben Ease gemacht, die haben die Legend of Heroes-Reihe gemacht, und bevor Exit nicht diesen Deal hatte, kannte die eigentlich niemand im Westen. Sie haben dann im Nacheinander die ganzen Ease-Teile rübergebracht und eben Legend of Heroes Trails in the Sky 1, was ein mega Unterfangen war, weil die Legend of Heroes-Spiele sehr lange Spiele sind. Also die eine meinte, das sind über 1,5 Millionen Kanjis allein in dem Skript gewesen, das sie in einem Jahr dann übersetzt haben. Und also Kanjis, für die nicht wissen, sind 1,5 Millionen japanische Zeichen. Und das hat sie dann so, also das Spiel hat sich dann, das kam für die PSP raus, und das war zu einer Zeit, als die PSP im Westen eh nicht mehr so gut lief, und das hat dann ein großes finanzielles Loch dann auch reingebracht in die Firma, die dann gesagt hat, wir müssen bei solchen größeren Projekten dann auch wirklich aufpassen, weil die Arbeit, es ist einfach viel zu viel Arbeit um für zu wenig Ertrag. Und seitdem ist auch so, dass Exit sich dann auch vor allem auf kleinere Spiele konzentriert. Also die Ease-Spiele zum Beispiel haben relativ wenig Text, oder generell Spiele, wo du das Gefühl hast, werden nur eine kleine Nische angesprochen, aber diese Nische hat dann auch eine gewisse Kaufkraft, und sie müssen dann auch nicht unmöglich viele, Exemplare verkaufen, um eben einigermaßen sich über Wasser halten zu können. Und die anderen Firmen, die das halt so ein bisschen machen, ist halt zum Beispiel Nis America, die das viel machen. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie die Tochterfirma von Nippon Ichi Software sind, die also auch selbst Spiele entwickeln und dementsprechend dann in dem Sinne schon ein sehr großes Portfolio an Spielen haben, die sie eh lokalisieren können, und gleichzeitig aber auch anderen kleinen Entwicklern in Japan eben Fassung eben lokalisieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass die kleinen japanischen Studios auch immer mehr dann Interesse daran haben, weil sie eben sehen, wir können damit unseren Markt zumindest ein bisschen erweitern. Es gibt zumindest einen kleinen Markt dafür. Exit hat auch schon mal in einem Interview gemeint, dass es eben so funktioniert, dass die Leute bei Exit zum Beispiel eben sich anschauen, okay, es gibt diese Spiele, wie sind die? Man erbittet sich dann um ein paar spielbare Fassungen von Entwicklern, und wenn sie das Gefühl haben, das lässt sich einigermaßen vermarkten und wir können dieses Budget auch einigermaßen stemmen, dann werden sie einen Vorschlag machen. Also sie müssen ungefähr einen bestimmten Betrag auf jeden Fall vorzahlen. Das bedeutet, die Firma, also die Entwickler, müssen zumindest so viel Geld kriegen, dass sie auf jeden Fall gar keinen Verlust machen, und man bietet ihnen dann bestimmte Royalties an, bestimmte Prozente von den Sales. Und wenn das dann alles so zusammenpasst, dann kann man eben die Lokalisierung beginnen. Und sie meinen halt auch, dass in letzter Zeit halt immer mehr japanische Studios dann auch freiwillig dann auch mit denen reden, manchmal auch sogar auf sie zukommen und sagen, naja, ihr seid ja Experten dafür. Und deswegen sehen wir momentan auch einen riesigen Influx eben an sehr kleinen Nischentiteln, von Titeln, wo ich das Gefühl habe, naja, die wären vor ein paar Jahren nie im Leben im Westen rausgekommen, die halt eben rüberkommen. Ja. Und sie haben auch schon oft natürlich gehört, die Fans sind natürlich dann daraufhin dann auch immer, sage ich jetzt mal, more vocal geworden, haben gesagt, naja, wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch das machen und das machen und das machen. Aber die Realität ist halt auch, dass halt so eine Lokalisierung halt extrem viel Arbeit ist. Vor allem dann, wenn du natürlich als Third-Party-Lokalisierer sozusagen mit Sachen arbeiten musst, die nicht von deiner eigenen Firma sind. Zum Beispiel, wenn Square Enix ein Spiel entwickelt, dann entwickeln sie es schon so, dass sie parallel schon im Kopf haben, wir müssen das auch noch für die westliche Version optimieren. Das heißt, es wird einfach parallel schon an der Lokalisierung gearbeitet, und man kann dann schon in dem Bereich dann schon technische Probleme eben aufarbeiten, während X dann halt eben an einem fertigen Spiel arbeitet, was nicht unbedingt für den westlichen Markt geplant war, und man dann an bestimmten Limitierungen eben arbeiten muss, wie zum Beispiel Zeichenlimitierung. Im Japanischen kommt man mit wenig Zeichen, kann man relativ viel ausdrücken. Das kann man natürlich bei uns mit Buchstaben nicht. Also da muss dann umformatiert werden, da muss Code neu geschrieben werden. Da müssen ganz viele Anpassungen gemacht werden für den westlichen Markt. Du hast das Spiel auch nicht selbst entwickelt. Das heißt, wenn du das Skript vor dir hast, das manchmal auch noch nicht chronologisch ist, du weißt ja gar nicht, was denn jetzt der Kontext eigentlich vom Dialog. Und das wird dann erst grob übersetzt und erst danach kann man dann irgendwann, wenn man das Spiel spielt, dann hat man ein Gefühl dafür, passt die Übersetzung jetzt oder nicht. Also man hat mit sehr viel mehr Problemen einfach zu arbeiten, die man nicht hat, wenn man das in-house sozusagen lokalisiert. Und das kostet Zeit und kostet Geld. Und deswegen können sie natürlich auch nicht alles lokalisieren. Aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ja, definitiv. Also ich habe jetzt mir vorhin, für alle, die das auch interessiert, wir werden auf jeden Fall auch noch einen Artikel verlinken, der eben so ein bisschen das Ganze beschreibt, eben aus der Sicht von Exceed. Die haben sich mit Kotaku zusammengetan und auf Anfrage hin denen eben einige Materialien geliefert, die eben so exemplarisch erklären, wie dann die ganze Übersetzung vonstatten geht. Nur als minimale Erklärung einfach noch so halt, ja, Kanji sind eben die Schriftzeichen, die klassischen chinesischen Schriftzeichen, die meisten wohl zumindest in der Hinsicht kennen werden. Und ein so ein Schriftzeichen im Japanischen meist noch mit einem gewissen Anhang repräsentiert dann eben meistens ein Wort. Das heißt, so zwei, drei Schriftzeichen, irgendwie sowas repräsentieren dann halt mal ein komplexeres Wort. Aber in jedem Fall kann man mit drei Zeichen, also eben quasi drei mal A zum Beispiel, wesentlich mehr ausdrücken im Japanischen als im Deutschen. Deswegen eben auch die ganzen Textfenster und Textlimitierungen, die man eben da hat. Und es ist auf jeden Fall schon spannend zu sehen, wenn man sich eben diesen Artikel mal durchliest, auf wie viele Probleme sie stoßen, die eben genau einfach vom eigentlichen Entwickler gelöst werden müssten. Was zum Beispiel eben dann die Textfenstergröße angeht, was Itembeschreibung und sowas auch angeht zum Beispiel. Wo sich das den Entwickler natürlich wesentlich einfacher machen, weil sie genau wissen, wir können das in drei Zeichen erklären, was das für ein Item ist, aber wenn du nur drei oder wenn du mal fünf, sechs, sieben Zeichen Platz hast, um ein Item zu erklären, dann im Deutschen, Englischen oder einfach allgemein mit dem arabischen Alphabet, dann wird es natürlich wesentlich schwieriger gleich schon. Und was ich daran eigentlich am faszinierendsten finde, und vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen was zu erzählen, ist einfach, dass jetzt da tatsächlich auch relativ viele kleine Entwickler nicht nur bereit sind, mit Exceed oder mit anderen kleineren Firmen eben zusammenzuarbeiten, um eben die Lokalisierung zu machen, sondern auch bereit sind, tatsächlich am Spiel was zu verändern, um es eben im Westen vielleicht auch ein bisschen, naja, nicht unbedingt, ja, bessere Verkaufszahlen zu erreichen, aber einfach um im Westen das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen. Da gab es neulich eine ganz coole Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie mal erwähnt habe, aber Exceed, sie bringen jetzt demnächst ein Spiel raus, das Ahibas Trip heißt. Was sowieso an sich schon eine sehr kontrovers lustige Geschichte ist. Ja, weil, kurz zu reformulieren, also in dem Spiel geht es darum, dass anscheinend eine Vampir-Epidemie irgendwie in Akiba, also Akihabara ist das Electronic City in Tokio, das ist so ein bisschen das Schlaraffenland für alle, die mit Manga, Anime und Videospielen zu tun haben in Japan. Und du als Held hast dann die Aufgabe, diese Vampire zu besiegen, aber nicht indem du denen, keine Ahnung, silberne Dolche oder so in den Rücken stößt, sondern indem du ihnen die Klamotten ausziehst, damit sie sozusagen der Sunlight exposed werden und dann sozusagen verschwinden. Und Japan. Genau, also das war ein Spiel, das habe ich in Japan gesehen und dachte so, ach Japan, wird niemals rauskommen. Zwei Wochen später mein Exceed, wir bringen es im Westen raus und ich war so, was? Jedenfalls, in dem Spiel werden sowohl Frauen als auch Männer gestrippt, aber es ist so, dass es anscheinend nach bestimmten Bossen oder so, kriegst du dann noch so ein bisschen ja, Pin-Up-Bild mit einem weiblichen Charakter zum Beispiel im Bikini oder halt in Unterwäsche. Und halt so ein bisschen Fanservice, wie das halt in vielen japanischen Liedspielen einfach der Fall ist. Und die bei Exceed haben sich gedacht, naja, es wäre ja eigentlich ganz cool, ich meine, wir strippen ja auch Männer in dem Spiel, also da wird eigentlich nicht diskriminiert, was Geschlechter angeht. Wäre ich auch ganz cool, wenn wir solche Bilder für Männer, also für Frauen hätten, also einfach Bilder mit Männern drauf. Für weibliche Spielermänner noch die ausgezeichnet. Und dann sind sie einfach zu der Entwicklerfirma gesagt, ja, wir haben diese Idee, würden das gerne machen, könntet ihr uns denn vielleicht mit ein paar Bildern versorgen? Und dann haben die halt gemeint, ja, gar kein Problem. Und haben den jetzt halt extra für die westliche Version, wie ich sie gesagt habe, Manservice-Bilder gemacht. Und also so wie Shonen-Charaktere, also diese klassisch sehr schön aussehenden japanischen Anime-Figuren, die halt sich auch über den Bildschirm... Leicht androgyn wirken. Genau. Ja. Und das war jetzt zwar eine ziemlich coole Idee und ich fand es auch ziemlich cool, dass die Entwickler sich darauf eingelassen haben, die gesagt haben, ja, überhaupt kein Problem. Also, ja. Es macht es einfach super sympathisch, auch das ganze Projekt, und man kriegt ein sehr starkes Gefühl dafür, dass halt auch die Zusammenarbeit mit den Leuten einfach sehr gut ist, dass du das Gefühl hast, das sind viele Enthusiasten, die da mitarbeiten. Auf der einen Seite Japaner, die einfach froh sind, dass ihr Spiel wieder erwarten, auch im Westen Exposure kriegt, und die Leute von Exceed, die einfach das Gefühl haben, ja, wir können so unser Produkt vielleicht noch ein bisschen besser machen und noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ansprechender für den westlichen Markt. Also ist echt super cool, macht das Ganze sehr sympathisch. Auf jeden Fall. Und vor allem finde ich es gerade in der Hinsicht eben spannend, dass es eben natürlich ein Nischenspiel ist und dass es auch kein Riesenaufwand jetzt irgendwie für den eigentlichen Entwickler des Spiels ist, da jetzt irgendwas zu integrieren. Aber es ist immerhin trotzdem Aufwand und sie müssen das nicht tun. Und sie hätten es auch viel einfacher machen können. Sie hätten auch sagen können, naja, wir schicken euch halt ein paar Grafiken, dann integriert ihr die halt. Aber sie haben sich wirklich Mühe gegeben und wirklich tatsächlich einfach am Spiel noch gearbeitet, um es wirklich halbwegs 50-50 zu machen für den westlichen Markt. Was ich einfach, ich meine, ne, so bananisch das Spiel auch ist, aber es geht dabei ja in dem Sinne ums Prinzip. Ich finde es super cool, dass eben, wie du schon gesagt hast, diese ganze Leidenschaft dahinter steckt. Und ich glaube schon, dass es durchaus viele japanische kleine Firmen gibt, die durchaus Interesse daran haben, eben im Westen auch bekannter zu werden und die auch im Westen funktionieren würden. Ich meine, wir haben uns letztens erst wieder darüber unterhalten, wie, naja, dumm ist ein sehr starkes Wort, aber wir finden es immer noch sehr unnachvollziehbar, wie Square Enix eben im Jahr 2014 und im Jahr 2013 sagen kann, ach ja, übrigens, wir haben gerade festgestellt, japanische Spiele funktionieren anscheinend auch im Westen. Also ich meine, es gibt immer noch, und das zeigt es ja, viel Unwissenheit darüber, wie japanische Spiele im Westen ankommen und dass gerade die Nische super gut wird. Ich meine, es wird immer besser, wie du schon gesagt hast, es wird immer mehr lokalisiert und gerade eben die kleinen Supernischen, die funktionieren gut, weil man eben zum einen nicht wahnsinnig viel braucht, um erfolgreich zu sein, weil die Spiele schon von Anfang an für ein kleines Publikum ausgelegt sind und entsprechend auch die Budgets sind, aber vor allem, weil man eben weiß, es gibt eine Fanbase und diese Fanbase ist auch so dedicated, dass die halt es halt 100% kauft. Also die Pickup-Rate ist halt total gut. Wenn du halt jetzt ein Spiel für eine gewisse Nische hast, dann kannst du aber damit rechnen, dass zumindest 100% der Nische das Spiel dann auch kaufen werden. Und das reicht dann ja im Notfall auch. Und gerade deswegen ist es umso sympathischer und interessanter, dass man eben sieht, dass halt diese kleinen Firmen vielleicht auch ein bisschen bei den großen Firmen das Bewusstsein dafür verändern, wie man eben japanische Spiele auch im Westen dann lokalisieren kann. Ich meine, es gibt viele, super viele Beispiele dafür und wie gesagt, du hast ja öfter mal wieder erwähnt, wie dich darüber aufregst, warum gewisse Dinge nicht geportet wären, warum eben so ein Unwissen anscheinend halt in Japan dafür herrscht, wie gewisse Dinge eben im Westen funktionieren und vor allem auch, wie gewisse Dinge im Westen ankommen, obwohl sie in der Vergangenheit schon gesehen haben, es kann funktionieren. Das nächste größere Problem, glaube ich, was dann auf dem Weg steht, ist natürlich dann wieder, wenn man es dann von großen Spieleserien ausgeht, Beispiel vielleicht Dragon Quest, wo es dann wieder so ist, da ist dann das Problem nicht, dass man nicht weiß, dass es durchaus Leute gibt, die das im Westen interessiert, sondern dass man damit dann schon wieder Gewinnmargen erfüllen muss, die dann wahrscheinlich nicht mehr ganz realistisch sind und deswegen werden die Sachen nicht gebraucht. Ja, letztendlich ist ja das Problem, die kleinen Firmen, sage ich jetzt mal, in Japan, die wenden sich natürlich an sowas wie NIS America, Exis oder Atlas, weil sie eben selbst keine Vertriebswege im Westen haben. Ja. Das sieht natürlich anders aus, wenn du Firmen hast wie Square Enix, wie Capcom, wie Konami, die großen Firmen, die oder Namco Bandai auch, sie haben halt ihre eigenen Inhouse-Spiele und das heißt natürlich, sie halten auch die kompletten Rechte für eine mögliche Lokalisierung und geben diese normalerweise auch nicht her, auch wenn es Leute gibt, wie zum Beispiel Xseed, die auch schon natürlich bei den Firmen anfragen, ihr wollt dieses Spiel anscheinend nicht rausbringen, wir würden es für euch rausbringen, würdet ihr das wollen? Aber auch da gibt es momentan noch sehr wenig Bewegung und das trifft vor allem, wie du jetzt auch schon erwähnt hast, zum Beispiel auch momentan Dragon Quest. Also Dragon Quest hatte ja im Westen eh einen schweren Stand im Sinne von, es war nie so erfolgreich, wie es in Japan war und ich weiß, der 8er auf der PS2 war sehr erfolgreich und sie haben ja dann auch für den DS die Remakes von 4 bis 6 dann rausgebracht, aber die waren dann anscheinend nicht mehr so erfolgreich. Und momentan steht ja zum Beispiel die Lokalisierung von Dragon Quest 7 für den 3DS, also ist ein Remake im Raum und es kommt einfach nicht. Und es gibt natürlich viele, die natürlich sagen, naja, wie kann das sein? Wir kriegen momentan ungefähr jedes Nischenspiel, was in Japan rauskommt, kommt im Westen raus. Aber wie kann es sein, dass so ein großer Name wie Dragon Quest 7 nicht rauskommt? Und letztendlich ist es halt immer das Gleiche, also so ein großes Unternehmen operiert halt mit einer anderen Gewinnsparte, als es eben Xseed tut. Und wenn sie sagen, wir machen uns die Mühe, ein Spiel zu lokalisieren, dann muss es auch eine gewisse Gewinnmarge rauskommen. Und wir haben einfach das Gefühl, das ist bei Dragon Quest 7 nicht der Fall. Und das Gleiche siehst du bei ganz vielen anderen auch. Zum Beispiel, das glaube ich, mit das größte Vita-Spiel, was es gibt. Und ich meine, die Vita ist jetzt momentan eh schon das Monster, was Nischenspiele angeht. Und das größte Spiel, was in Japan in den letzten 12 Monaten rauskommt, ist nämlich God Eater 2. Da gibt es kein einziges Wort von Namco Bandai, ob sie es rausbringen oder nicht. Und das ist natürlich schon ein bisschen traurig, weil God Eater 2 auch eine Produktion ist, die auf dem Handheld-Niveau an AAA heranreicht. Ich meine, wir wissen ja, Handheld-Produktionen sind eh immer ein bisschen anders dargelegt, aber es ist einfach schon eine der aufwendigeren Handheld-Produktionen. Und da ist natürlich besonders traurig, wenn dann sowas es nicht rüberschafft. Das gleiche ist mit Sega. Also Sega momentan ist eigentlich die Firma, die von den Großen, die eigentlich am schwersten hat mit Lokalisierung. Also Yakuza-Fans können ein Lied davon singen. Oder am schwersten, sie tut sich am schwersten mit Lokalisierung. Sie hat sich unbedingt am schwersten, aber sie tun sie am schwersten. Sie tun sich am schwersten. Also Yakuza zum Beispiel liegt momentan im Westen mehr oder weniger auf Eis. Bei Kyo Chronicles 3, da hat Xseed schon gesagt, also sie haben angedeutet, sie würden es super gerne machen, aber Sega will es anscheinend nicht rausgeben, weil Kyo Chronicles 3 ist nicht im Westen erschienen. Deswegen gab es da auch eine Fanübersetzung. Und das Spannende ist halt einfach, das einzige Spiel, was Sega in den letzten Jahren groß rausgebracht hat, ist halt Hatsune Miku. Und da bin ich bis heute nicht überrascht. Ich weiß nicht, wenn Leute Hatsune Miku nicht kennen, einfach mal googeln vielleicht. Ist ein virtueller Popstar und die Rhythm Game Spiele davon sind sehr erfolgreich in Japan und anscheinend auch im Westen, weil beide Spiele, die es jetzt für die Vita gibt, jetzt auch im Westen rausgekommen sind. Aber ja, ist einfach schwierig, denn das ist es ist einfach frustrierend, weil wir natürlich wissen, woran es liegt, aber ich trotzdem das Gefühl habe, naja, warum müsst ihr eigentlich diese hohe Gewinnmarge haben? Also vor allem bei Bandai Namco beginnt bei mir so langsam so ein Zweifel, weil manche kennen vielleicht Sword Art Online, das ist ein Anime, ziemlich erfolgreich auch in Asien. Und das Spiel zum Beispiel lokalisiert Namco Bandai jetzt auch für den Westen. Und da habe ich jetzt wieder das Gefühl, jetzt lokalisiert er wieder ein Nischenspiel eigentlich eher. Aber dieses mittlere Spiel, diese mittleren Spiele, die fallen gerade irgendwie alle irgendwie runter. Und das ist gerade das, was ein bisschen frustrierend ist. Aber das ist ja doch die Sache. Ich meine, das ist ja auch das Schwierige letztendlich daran, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist eben ein Stück weit all over the place. Es ist schwer einzuschätzen, glaube ich, für die Japaner einfach. Ich meine, die Sache ist ja die, viele Nischenspiele funktionieren ja gerade besonders gut im Westen. Wenn sie richtige Nische sind. Ja. Haben eine hohe Pickup-Rate. Gleichzeitig kannst du das aber auch bei einem Nischenspiel nicht garantieren, wobei es wieder schwer zu entscheiden ist, ob du jetzt quasi Nischentitel machst oder nicht. Und natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass natürlich sich dann so Firmen wie eben Bandai Namco, Square Enix, eben die großen japanischen Firmen sich auch Gedanken darüber machen, naja, natürlich, also du hast natürlich grundlegend recht, warum braucht ihr so große Verkaufszahlen? Es würde sich für eine Lokalisierung natürlich auch lohnen, das Ganze eben, keine Ahnung, in wesentlich kleineren Margen irgendwie zu verkaufen, weil du ja letztendlich nur noch die Lokalisierung finanzieren musst. Aber du musst aber bedenken, damit verkaufst du auch gleich einen Namen. Das heißt, wenn du anfängst, jetzt plötzlich irgendwie irgendwelche großen Serien aus Japan zu verkaufen, die sich dann beim ersten Mal nicht wahnsinnig gut verkaufen, weil du es halt nur so nebenher machst und noch nicht viel erwartet hast und dann irgendwann später vielleicht nochmal einen richtigen Vorstoß wagen möchtest und dann aber quasi schon irgendwie ein nicht besonders erfolgreicher Eintrag in deiner Spielehistorie da ist. Also weißt du, so nach dem Motto halt, ne? Wenn wir uns jetzt nicht wirklich Mühe geben, dann ruinieren wir uns vielleicht den Ruf, den wir später noch brauchen, wenn wir es wirklich gerne machen wollen. Also lassen wir es wieder. Ich glaube, das Ding ist auch, dass zum Beispiel jetzt, deswegen hoffe ich bei Bandai Namco eigentlich drauf, also sie haben schon eine sehr positive Entwicklung gemacht. Also Tales zum Beispiel war ja quasi tot im Westen eine lange Zeit. Ja. Dass sie dann irgendwann einfach gemerkt haben, ich habe mich mir auch letztens Jahr auch darüber aufgeregt, dass auf der E3 so wenig mit Sachen mit japanischen Spielen und so weiter war. Und ich glaube einfach, dass auch einige Publisher dann auch zu euch gemerkt haben, natürlich auch zur Enttäuschung meinerseits, aber auch, das ist irgendwie richtig, gemerkt haben, auf der E3 ist einfach nicht mehr so der Platz für sie da. Also zwischen diesen ganzen AAA-westlichen Produktionen gehst du als japanische Produktion auf der E3 einfach unter. Ja. Schlicht und ergreifend. Und dass einfach das Publikum, was sie erreichen wollen, auch nicht unbedingt das Publikum ist, was jetzt die E3 schaut, sondern eher zum Beispiel Leute, die auf die Anime-Expo gehen, die auf die Comic-Con gehen, die auf die Animagic in Bonn gehen, auf die Japan-Expo in Paris. Also dass diese Publisher mittlerweile eine viel größere Präsenz eben auf diesen kleineren Messen haben, die aber dafür ein Publikum haben, das sehr viel eher dafür da ist, um auch, oder auch sehr viel eher dazu geeignet ist, dieses Spiel sozusagen an den Mann zu bringen. Und zum Beispiel, ich bin ja ein großer Fan mittlerweile vom Tales of Producer, der eben seit den letzten 3 Jahren immer durch die Welt tourt, durch die ganzen Anime-Conventions und eben die Tales-Spiele bewirbt. Und die Tales-Spiele laufen besser als je zuvor. Also die Tales-Reihe ist mittlerweile so groß wieder, dass sogar bei einer Neuankündigung eines Spiels sofort die westliche Lokalisierung angekündigt wird. Etwas, wofür wir vor Jahren nie damit hätten rechnen können. Und klar, also es bedarf einer gewissen Dedication und es ist nicht so einfach, aber ja, wie gesagt, es ist schon verständlich, aber natürlich in mir selbst natürlich immer so, ach. Es ärgert natürlich trotzdem, absolut verständlich, klar. Ich meine, was ich natürlich auch dazu sagen muss, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist tatsächlich auch das ganze Vita-Ding. Wie ja schon oft genug gesagt wurde, wie auch viele Spielefirmen mittlerweile verstanden haben, ist einfach die Pickup-Rate bei der Vita extrem hoch. Da haben wir ja letztens schon mal drüber geredet. Leute, die eine Vita kaufen, die kaufen auch Spiele. Und die kaufen Spiele besser als jede andere Demografie fast. Was natürlich auch Sinn macht. Ich meine, es gibt halt nur eine Handvoll ist übertrieben, aber es gibt nicht viele Leute, die im Westen und selbst in Japan eine Vita besitzen. So, das ist natürlich auch nicht schwer, es quasi alle zu erreichen. Aber gleichzeitig ist es trotzdem immer noch sehr, sehr gut, wenn du halt eine Pickup-Rate von 70%, 80%, 90% zum Teil hast, dann kannst du sehr gut irgendwie eben damit auch kalkulieren und weißt halt, dass ein Spiel auch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich sein wird, weil dafür gibt es dann doch genug Vitas. Und gerade ein großer Titel für die Vita, dass der nicht in den Westen kommt, finde ich doch sehr merkwürdig, weil ich glaube, gerade auch im Westen weiß man, oder beziehungsweise über den Westen weiß man, dass die Vita-Spieler hier genauso dedicated sind, dass die hier genauso fast jedes Spiel kaufen. Und wenn du einen großen Titel hast für diese Plattform, wo es eben gerade an großen Titeln fehlt, die hauptsächlich eben von kleineren Nischentiteln oder eben von Indie-Titeln lebt. Wenn du da irgendwie ein gutes Spiel hast, eben so ein großes, kann ich absolut auch nicht nachvollziehen, warum das nicht in den Westen kommt. Aber das ist, wie gesagt, immer diese Sache. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass es da immer noch kein wirklicher Weg gefunden wurde, der pauschal funktioniert. Also es gibt keine Größe, ab der es auf jeden Fall immer funktioniert. Es gibt auch nicht irgendwie gibt auch nicht irgendwie was, was man sagt, das ist genug Nische, das funktioniert auf jeden Fall. Also es ist immer noch so, dass man es fast bei jedem einzelnen Spiel aufs Neue ausprobieren muss, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Klar, natürlich. Zumindest auch ergibt sich bei mir der Eindruck, halt, wie gesagt, ich bin ja fast Laie auf dem Feld, aber irgendwie für mich fühlt sich das fast so ein bisschen so an. Das ist natürlich auch immer so die Frage, zum Beispiel, muss man zum Beispiel englischen Dub haben? Also das ist ja auch zum Beispiel sowas. Große Publisher haben eher das Gefühl, wenn wir das schon wirklich machen, dann müssen wir das auch wirklich richtig machen mit Voice Work, mit so weiter. Das müssen Nischenspiele nicht unbedingt, auch wenn das zum Teil auch passiert. Atlas macht das sehr viel, NIS America macht das sehr viel, aber trotzdem an sich haben die Großen dann schon das Gefühl, die müssen es auf jeden Fall auch komplett auf Englisch lokalisieren, was ja auch Sinn macht, wenn man es für den englischen Markt rausbringen möchte. Ja. Aber auch einfach die Art und Weise, also die Größe des Spiels einfach. Es gibt Spiele, die sind halt super einfach zu lokalisieren. Also ich würde zum Beispiel sagen, so ein Rhythm-Spiel wie Hatsune Miku ist so einfach zu lokalisieren, weil das Spiel an sich schon so wenig Text hat, dass du theoretisch einfach die japanische Version spielen kannst, wenn du kein Japanisch kannst, weil es so simpel und eingängig ist. Ja. Während bei einem RPG halt, wie es zum Beispiel bei einem Legend of Heroes ist, ist halt wirklich die Frage, haben wir da die Ressourcen, die Marge, wie viel Zeit brauchen wir dafür, das Ganze zu übersetzen und so weiter. Und klar, muss man da bei jedem Titel auch irgendwie abwägen. Aber bei den großen Häusern ist es halt immer so, ja. Also zum Beispiel Sega und Yakuza, das war ja auch etwas, wo viele auch gesagt haben, naja, wir brauchen auch zum Beispiel, das haben sie auch irgendwann dann verstanden, wir brauchen gar keinen englischen Dub, weil es macht zwar schon Sinn, aber andererseits, Yakuza spielt halt komplett in Japan, das wirkt halt so total off, wenn die halt alle Englisch sprechen. Das ist ja auch so ein Problem, was ich mit Persona 4 hatte. Der Dub war schon sehr gut, aber es ist halt komisch, wenn du halt weißt, das ist halt gerade irgendwo ein Dorf in Japan, die sprechen halt Englisch. Und ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal einen Film über Deutschland gesehen hat, an dem alle Englisch sprechen, kann das nachvollziehen, warum das sich irgendwie komisch anhört und komisch wirkt. Also es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten, das dann auch irgendwie, sage ich jetzt mal, einfacher zu machen. Also ich glaube auch zum Beispiel Yakuza, so gut die Spiele auch sind, ich glaube nicht, dass das Spiele sind, die jemals riesig im Westen werden. Aber ich glaube, die Fanbase ist auch eine, die nicht, die dann auch sozusagen dann auch damit einverstanden wäre, wenn gewisse Sachen einfach nicht in der westlichen Version drin sind. Keine westlichen Stimmen, also keine englischen Stimmen zum Beispiel. Oder von mir aus auch nicht unbedingt rein, also ich bin ja auch ein Fan von physischen Releases, aber wenn es wirklich so schwer damit tut, dann halt von mir aus rein digital oder halt nur limitierte physische Editionen. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, auf den Punkt wollte ich eigentlich noch eingehen. Ich habe halt auch noch das Gefühl, dass es einige japanische Publisher gibt, die halt nicht, also kein Verständnis dafür haben, was eigentlich im Westen, nicht unbedingt, was der westliche Geschmack ist, sondern warum kaufen Leute im Westen eigentlich haben schon immer im Westen Final Fantasy gekauft? Mit Sicherheit nicht, weil also, Final Fantasy so unglaublich westlich ist und so unglaublich, ja, sich im westlichen Markt angepasst hat, sondern ich glaube, ich spreche für alle Fans von japanischen Spielen, sie kaufen sie, weil sie japanisch sind. Sie kaufen halt die Spiele, weil sie genauso sind, wie sie sind. Das glaube ich auch. Also tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass die Publisher sich immer noch fragen, warum? Anstatt es einfach endlich mal hinzunehmen, dass es einfach so ist, warum auch immer. Ich meine, es funktioniert offensichtlich so, wie es tut, dann macht es doch einfach so weiter, wenn es so funktioniert. Das ist ja das große Problem. Oft genug haben wir da ja auch schon drüber geredet, eben jetzt gerade bei Square Enix, die ja gesagt haben, naja, wir haben halt jahrelang irgendwie probiert, uns einfach den westlichen Markt anzupassen, haben jetzt erst festgestellt, wahrscheinlich brauchen wir das gar nicht. Das hätte einfach von Anfang an auffallen können. Wir sind erfolgreich, ohne irgendwas für den Westen zu tun. Vielleicht sollten wir einfach so weitermachen, anstatt auf den Westen zuzugehen, der uns auch schon gemocht hat, bevor wir das getan haben. Vor allem, weil der Westen euch jetzt weniger mag, weil ihr könnt einfach keine westlichen Spiele machen. Ihr seid eine japanische Firma, also schlecht ihr braucht kopiert, vor allem auch also, keine Japaner. Wir haben sie auch über Resident Evil 6 zum Beispiel aufgeregt. Das, weiß nicht, Capcom, ihr konntet euren Art des Survival-Horrors, konntet ihr schon immer besser als die im Westen. Ja. Und wenn ihr jetzt versucht, Gears of War nachzumachen, ihr seid halt kein Gears of War-Entwickler. Fertig. Also, ja. Macht na gut, bei Resident Evil 6 lief ja noch so einiges klar, falsch. Also das war jetzt auch nur ein überdrehtes Beispiel. Aber ja, ich glaube einfach wirklich, viele Japaner würden sich viele, also es hat ja auch was mit der japanischen Kultur zu tun. Das haben wir ja schon öfter darüber geredet. Japaner haben ja immer das Gefühl, niemand versteht Japaner außer Japaner. Also nicht nur was Spiel angeht, sondern generell. Also niemand versteht kann unsere Kultur verstehen, wie wir jetzt leben, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, sie haben auch das Gefühl, die Westler werden nie verstehen, warum wir diese Art von Spielen spielen. Das mag für einen Teil der Westbevölkerung vielleicht zustimmen. Aber ich meine, wie gesagt, es gibt so viele japanische Spiele, die sich so gut verkauft haben. Und mit Sicherheit nicht deswegen, weil wir keine japanischen Spiele mögen. Also, ja. Das muss sich halt grundlegend ändern. Und solange es halt nicht so weit ist, ist halt immer noch Raum für Fanübersetzungen da. In letzter Zeit gibt es ja auch relativ viele Fanübersetzungen. Ich meine, wir haben über Type-Zero gesprochen. Valkyrie Chronicles 3 eine Fanübersetzung gekriegt. Auch dieses Yaktens Kenji 2, also die Phoenix Wright-Reihe, da gab es einen Ableger mit dem Miles Edgeworth, da kam der zweite Teil nicht raus, der kam jetzt auch als Fanübersetzung raus. Und ist halt irgendwie immer noch so, ja. Ja. Nicht die optimale Lösung leider. Nee, allerdings. Ich wollte noch mal kurz ein bisschen zurückkommen auf das Dubben, weil ich das auch relativ interessant finde. Zum einen muss ich sagen, und das sind so zwei Punkte, die jetzt irgendwie so mittendrin von dem waren, was du vorhin alles gesagt hast, deswegen hau ich jetzt einfach mal raus. Zum einen muss ich sagen, was mich zum Teil tatsächlich auch ein bisschen daran stört, ist, dass die Leute sich die Mühe da geben, quasi einen Dub zu machen. Und der Dub einfach, wenn ich ihn manchmal bei dir höre, echt einfach nicht gut ist. Also ich meine, es ist immer noch ein kleines Problem, dass tatsächlich einfach gerade japanische Intonation und die Art und Weise, wie japanische Sätze formuliert werden, zum einen müsste man wahrscheinlich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Übersetzungsteam haben, das tatsächlich das Ganze so auch ins Englische und ins Deutsche übersetzt, dass es dann einfach funktioniert, was schwer ist. Super schwer. Oder man lässt es einfach bleiben. Also ich meine, alles, was man noch geschrieben liest, ist alles noch halbwegs okay, glaube ich. Alles, was man geschrieben liest, das kann man einigermaßen nachvollziehen, wenn es ein bisschen merkwürdig klingt, ist alles okay. Aber sobald man es ausgesprochen hört, klingen viele Dinge einfach merkwürdig. Also ich habe schon oft genug, wenn ich irgendwelche Spiele bei dir gesehen habe, die du nebenher gespielt hast, habe ich gedacht, das könnte ich mir, glaube ich, nicht antun, weil es mich fast nerven würde, weil es so komisch klingt. Die Sprache eignet sich einfach nicht dafür. Und als zweiter Punkt, der so ein bisschen damit reinspielt, es gibt doch außerdem auch genug Leute, die eben japanische Spiele nicht nur mögen, weil es japanische Spiele sind, sondern weil sie einfach Japan mögen. Ich meine, die sind Japan begeistert. Auch du bist quasi zu einer gewissen Japan-Begeisterung gekommen, über Spiele unter anderem. Das heißt also, wenn wir schon solche Leute haben, die eben begeistert dafür sind, das sind meistens eben einfach Leute, die dann auch zum Beispiel es mögen, Anime auf Japanisch zu gucken. Ich meine, du bist jemand, der auch zum Beispiel nebenher Japanisch lernt, einfach um das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können. Diese Leute freuen sich, glaube ich, sogar über einen japanischen Dub. Ich meine, wir haben schon mal darüber geredet, dass du sogar gesagt hast, du würdest sogar Geld für ein DLC bezahlen, wenn du die original japanischen Dub kriegen würdest. Weil der meistens wesentlich besser ist. Zum einen, weil er wesentlich authentischer und besser klingt und zum anderen, weil die sich super viel Mühe geben meistens mit dem Dub in Japan. Ich meine, die Vertonung, die in Japan eigentlich Standard ist, ist ganz Stück teurer, da haben wir auch schon mal drüber geredet, warum das der Fall ist. Aber vor allem ist sie entsprechend auch deswegen richtig gut meistens. Und von daher weiß ich gar nicht, wo das Problem daran liegt, einfach den japanischen Dub gleich mit rauszubringen oder ihn eben, keine Ahnung, einfach draufzulassen, sich die Mühe zu sparen. Oft ist der englische Dub nicht besonders gut und die Fans wollen eh den japanischen. Also ja, ich bin ja auch der Meinung, dass an sich japanischer Dub überhaupt kein Problem ist. Ich habe aber jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es wirklich doch dann doch eine große Menge von Leuten gibt, die eben sagen, der Dub mag vielleicht ein bisschen schlechter sein, aber ich verstehe Japanisch eh nicht und deswegen habe ich auch nicht so ein wirklich Gefühl dafür, wie gut jetzt der japanische Dub ist. Kann ich auch mehr oder weniger ein bisschen nachvollziehen, aber auch, dass die Leute sagen, naja, ich möchte einfach nicht auf Untertitel gucken. Also ich bin ja zum Beispiel einer, der ja völlig immun ist gegen Untertitel und sagt, naja, ich keine Ahnung, ich gucke Untertitel seit, ich weiß nicht, mein ganzes Leben bin ich schon irgendwie mit Untertiteln aufgewachsen. Und ich habe da überhaupt kein Problem damit. Und natürlich habe ich natürlich auch einen Vorteil, ich verstehe gewissermaßen ein bisschen Japanisch und brauche jetzt auch die Untertitel nicht immer bei jedem Scheiß. Deswegen kann ich dann nachvollziehen, wenn Leute sagen, naja, ich habe aber schon trotzdem viel lieber einen Dub, weil das irgendwie bringt mich das irgendwie so raus und so weiter. Und es ist, glaube ich, schwierig. Ja, was du vorhin gesagt hast mit dem amerikanischen Voice Acting, habe auch natürlich schon viel mit diesem Thema diskutiert und ich war auch immer der Meinung, naja, warum macht ihr denn lieber einen schlechten englischen Dub, als einfach den gleichen japanischen zu lassen? Und da gab es auch viele Diskussionen und manche sagen, naja, manchmal liegt es auch vielleicht nicht unbedingt am Voice Acting, manchmal liegt es auch am Writing und dann muss man auch einfach als auch als Fan japanisches Spiel zugeben, das Writing in japanischen Spielen ist halt normalerweise schlechter als im Westen. Ja. Und was natürlich dann das nicht besser macht, wenn man es dann nochmal übersetzt und dann nochmal Voice Acting drüber legt. Also da kommt dann halt teilweise richtig schlimme Sachen dabei raus. Und es gibt natürlich auch die paar Beispiele, wo ich auch sagen würde, da war der englische Dub richtig awesome. Also Final Fantasy 12 hat, glaube ich, mit die bestgeschriebensten übersetzten Dialoge, die ich je in einem japanischen Spiel gelesen habe und auch mit das beste Voice Acting, was es in einem japanischen Spiel gibt. Und die haben sich extrem viel Mühe gegeben und natürlich auf so einer Ebene mit den Sprechern und mit der Arbeit, das kann halt dann doch auch nur Square oder halt so riesige Firmen können das dann halt auch eben machen. Und ich glaube Voice Acting, da scheinen sich echt die Geister dran. Aber das ist ja ganz interessant. Ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es tatsächlich einfach Leute gibt, die sagen, ich will auf jeden, ich meine, klar, natürlich gibt es Leute, die sagen, ich will auf jeden Fall englisches Voice Acting, aber dass tatsächlich genug Leute sind, dass man wirklich sagen muss, es ist doch richtig, dass sie es quasi so machen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, Also das ist einfach eher so eine ich glaube, kleine, es ist schwierig, das wirklich in Zahlen zu fassen, weil natürlich es ist in Klar. den News, also letztlich war es ja immer so, es gab mehr News von Spielen, wo man sagt, es kommt nur auf Englisch raus, als es Spiele gab, die entweder Dual Audio hatten oder nur auf Japanisch rauskamen. Das heißt, die Community, die mehr vocal war, eine lange Zeit waren die Leute, die halt japanischen Dub wollten. Und erst in letzter Zeit kommen immer mehr Spiele raus, die halt entweder Dual Audio haben oder nur japanischen Dub. Und dann kommen plötzlich die anderen Leute raus und dann Die bislang die, ganz ja genau, zufrieden die waren. bisher ganz zufrieden waren und sich eben nicht gemeldet haben. Deswegen ist es auch momentan jetzt für mich schwer, wirklich zu assessen, wie groß es eigentlich genau auch in der Fanbase eigentlich, wie sich das so, also wie da die Verteilung ist. Und ich habe nämlich vorher genauso gedacht wie du, die meisten Leute, die sich dann halt beschweren, sind halt eben Leute, die sagen, naja, mach das einfach so. Aber jetzt plötzlich, wo es auch mehr Beispiele vom Gegenteil gibt, hört man auch wieder mehr Stimmen, die dann das Gegenteil behaupten. Weswegen ich mir jetzt selbst auch gar nicht mehr so sicher bin, wie das jetzt eben auch steht. Deswegen würde ich halt mittlerweile halt sagen, Dual Audio is the best way. Also Ja, stimmt. ist natürlich auch mal so eine Sache, Voice Work in Japan, wenn sie das mit drauflassen, wenn sie eh schon Geld für eine Englisch ausgeben, sie müssen das ja auch neu von den jeweiligen Agenturen lizenzieren, von denen sie ihre Synchronsprecher in Japan haben. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal geredet. Deswegen Ja. ist Dual Audio manchmal auch nicht so einfach, aber ist wahrscheinlich der beste Weg, meiner Meinung nach, für die Zukunft. Ja, insgesamt, wenn man es halt ideal Ja. haben kann, dann wäre das wahrscheinlich der ideale Weg. Ja, das stimmt schon. Ich meine, früher war halt natürlich das Einzige, was natürlich momentan, das habe ich aber auch schon oft gesagt, ich habe ja vorhin schon erwähnt, heutzutage ist natürlich, ist die Sache mit den Lokalisierungen, was also vielleicht für uns Europäer besonders wichtig ist, nicht mehr ganz so prekär wie früher, eben weil wir eben, wie ich auch gesagt habe, eben den Zugang zum amerikanischen Markt haben. Das Einzige ist jetzt halt momentan, ist es halt Nintendo und Ja. Nintendo ist halt so die einzige große Firma, wo ich halt immer noch sagen würde, da gibt's halt immer noch viele Probleme, weil Region Lock und Nintendo auch mit ihrer Lokalisierungspolitik. Also wir wissen ja, dass Nintendo of America, Nintendo of Europe auch mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiten. Das aber trotzdem immer komisch ist, wenn dann eine Firma eine Lokalisierung ankündigt und die andere Firma das dann einfach nicht aufgreift und so weiter. Also das ist etwas, was irgendwie nur bei Nintendo passiert. Ja. Weswegen ich bin zum Glück kein richtiger Nintendo-Spieler, deswegen spüre ich die Auswirkungen momentan davon nicht so, aber als 3DS-Besitzer, als Europäischer, da muss man schon manchmal immer noch, fühlt man sich an die alten PS2-Zeiten zurückerinnert, wo das halt einfach alles nicht ging und die Amerikaner kriegen alles und wir nichts. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Also wie gesagt, ich bin an sich eigentlich ganz zufrieden so mit dem, wie es jetzt ist. Es könnte natürlich immer besser sein, aber ich will mal nicht meckern. Wie gesagt, also ich renne ja auch manchmal mittlerweile immer zu Mary rüber und sage, du, es wurde dieses Spiel lokalisiert, kennst du das? Und Mary sagt, nö, und was geht's da? Und ich erzähle und Mary denkt halt aus, naja, weiß nicht, das klingt so abstrus, das muss japanisch sein, aber es klingt auch so abstrus, das kann sich nie eigentlich im Westen verkaufen, aber. Ja, oft genug frage ich mich tatsächlich bei den aktuellen Titeln wirklich, wie funktioniert das, wie verkauft sich das tatsächlich irgendwie. Ich meine, wenn es wacky genug ist, funktioniert es auf jeden Fall immer, weil es wahrscheinlich eh schon auch in Japan ein kleines Spiel war. Sind wir ehrlich, auch in Japan ist jetzt das Wackigste der Wackigen nicht 100% Nee. Mainstream. Also, wir müssen jetzt nicht Von behaupten, das ist ja daher. genau. Richtig, also es ist nicht so, dass irgendwie das in Japan dann einfach so das große Riesending wäre und in Deutschland würde man den Kopf schütteln und sagen, nee, das kauft doch keiner. So ganz so ist es nicht, deswegen glaube ich schon natürlich klar, hier, wenn es halt Nische genug ist, dann funktioniert es natürlich schon, weil es einfach auch hier genug Leute geben wird, um da irgendwie quasi noch Profit rauszuschlagen. Aber das stimmt schon, also manchmal frage ich mich da schon so ein bisschen, wie das Ganze letztendlich funktionieren soll, wenn es dann kommt. Aber ja, also insgesamt auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich meine, letztendlich ist es anscheinend wohl gerade fast nicht ideal, aber halt so gut wie es wahrscheinlich werden kann. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich noch ein bisschen fehlt, ist einfach wirklich das Verständnis der japanischen Entwickler, warum gewisse Dinge so funktionieren und oder zumindest einfach die Bereitschaft zu sagen, scheiß drauf, wir machen es einfach genauso, wie wir es machen. Sowas wie Akiba Strip, glaube ich, zeigt, wenn das wirklich erfolgreich sein sollte, es ist scheißegal, Japan. No matter what you throw at us. Irgendwie wird es immer geben, der Freude erregt, in die Luft springt und sagt, super, endlich. Also Also kann man, glaube ich, einfach so was ja weitermachen, wie eigentlich man es eh schon interessant macht. ist, das ist ja etwa eine Seite der Medaille, auf die wir keinen Blick haben, ist, es gibt ja auch Spiele, also wir haben halt kein, also ich habe zumindest nicht wirklich immer im Kopf, welche westlichen Spiele es nicht in Japan gibt. Und Ja. manchmal kommt dann plötzlich so, keine Ahnung, Square Enix published das Spiel in Japan, was es irgendwie seit 2 Jahren schon im Westen gibt, aber nie in Japan rauskommt, ist mir dann, mich dann fragt, gibt's eigentlich so, also das genaue Gegenteil in Japan, wo Leute sagen, wir brauchen mehr westliche Spiele, niemand übersetzt das, warum nicht, und blabiblub und hier und da, ob es das eigentlich auch sowas gibt, ob es eigentlich in Japan Fanübersetzungen gibt von westlichen Spielen, ob es sowas überhaupt gibt. Also, Ja, Fanübersetzung von Westin Spielen kann ich mir fast nicht vorstellen, aber es wäre tatsächlich mal interessant. Ja, vielleicht sollten wir das mal recherchieren und mal so einen kleinen Zeittisch mal irgendwann nachreichen, weil das ist tatsächlich, glaube ich, ein spannendes Thema, so, wenn es wahrscheinlich schwer wird, das irgendwie so richtig rauszufinden, wenn man einfach nicht selbst davon betroffen ist, wie das jetzt hier in dem Fall bei uns ja der Fall war. Aber bei Japan ist natürlich so, dass man sagen kann, naja, die Sachen sind ja alle schon auf Englisch, aber wenn jemand sich mit Japan auskennt, der weiß, dass der durchschnittliche Japaner eben kein Englisch kann. Nee, definitiv kein Englisch. Es wäre alles kein Problem, wenn sie alle Englisch könnten. Dann würden wir sagen, naja, dann importieren sie einfach das ganze Ding aus Amerika. Aber ich glaube, das machen die wenigsten, weil die wenigsten können wirklich so gut Englisch, dass sie ein Spiel damit spielen könnten. Ja, definitiv. Dann hoffen wir mal, dass wir so grob alles abgerissen haben, was irgendwie interessant ist für alle Leute, die sich ebenfalls dafür interessieren für das ganze Thema und dafür auch noch was zu sagen haben. Schreibt uns auf jeden Fall, wir freuen uns über alle Nachrichten und auch grundlegend irgendwie, wenn es da sonst irgendwas gibt, irgendwie Spieleempfehlungen, die gerade eben geportet werden oder dergleichen, dann meldet euch. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach über zu unseren Tasties. Und du kannst ja gleich mal losgehen, weil ich schon weiß, dass dein Tasty auch ein bisschen in Richtung des Hauptthemas geht. Genau, und zwar, ich habe ja vorhin mal leicht angesprochen, dass X-Seed damals das The Legend of the Heroes Trails in the Sky im Westen für die PSP veröffentlicht hat. Und ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt, da sage ich vorweg, aber ich weiß, dass das Spiel extrem gut angekommen ist und sehr spielenswert ist, auch wenn es mittlerweile schon 11 Jahre alt ist. Und wie viele vielleicht auch wissen, Falcom ist an sich eigentlich ein traditioneller PC-Entwickler, einer der wenigen japanischen Entwickler, die traditionell für den PC entwickelt haben. Und so war das auch bei dem Spiel der Fall. Also die ursprüngliche Version ist für den PC rausgekommen und X-Seed hat jetzt angekündigt, dass nächste Woche schon Trails in the Sky auch für Steam und für Good Old Games auf dem PC rauskommt. Ja. Und sie haben sich super viel Arbeit gemacht. Es ist mehr oder weniger die Definitive Edition, die es für das Spiel gibt. Es läuft natürlich technisch besser, also läuft halt in Full HD, 60 Frames per Second auf dem PC. Aber was auch noch ganz cool ist, die PSP-Version hat in Japan damals ein paar Extras gekriegt, ein paar bessere Artworks, Bestiary, ich glaube auch neue Sidequests und so weiter. Und X-Seed hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und all diese Elemente, die es im Originalspiel nicht gab auf dem PC, in die westliche PC-Version mit reinzucoden. Das heißt, ihr habt alle Vorteile, die man aus der PSP-Version hätte haben können, plus die bessere Technik auf dem PC. Und soll auch gar nicht so teuer sein, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, glaube ich $15 oder $20 maximal. Und X-Seed erhofft sich halt dadurch, dass man mit dem PC-Markt dann doch noch mehr Leute eben erreicht für diese Spiele, die eben sich auf der PSP einfach nicht mehr so gut vermarkten lassen und man eben hofft, dass sie dadurch auch in Zukunft noch mehr von Legend of the Heroes Teil eben im Westen rausbringen können. Und deswegen würde ich einfach für jeden sagen, wie gesagt, also Disclaimer, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber jeder, der sich annähernd auch nur für JRPGs interessiert und vielleicht hauptsächlich PC-Spieler ist, und ich weiß, PC-Spieler haben da nicht so viel Auswahl momentan, sollten sich das doch auf jeden Fall mal anschauen und wenn ihnen das gefällt, auch unterstützen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall lohnenswert und hilft uns, glaube ich, allen Fans von japanischen Spielen auch für die Zukunft weiter. Ja, richtig, muss ich auch sagen. Also an sich ist natürlich immer blöd, wenn man einen Tasty hat, den man noch nicht gespielt hat. Aber ich meine, davon abgesehen, dass dieses Spiel ja, wenn es schon über 11 Jahre rausgekommen ist, glaube ich, sehr erprobt ist, man, glaube ich, nicht mehr irgendwie viel dazu sagen muss, dass es bestimmt ein gutes Spiel ist. Es ist, glaube ich, einfach aus Prinzip gut, wenn man jetzt schon mal Bescheid darüber weiß. Vielleicht kriegt man es zum einen nicht mit und zum anderen, selbst wenn man es irgendwie mitkriegt, vielleicht hat man es mal wieder nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder sowas. Und dann einfach mal kaufen. Wenn das Ganze gut läuft, dann gibt es ja gute Chancen, dass es auch weitergeht. Genau. Und ich bin auch wieder da sehr begeistert tatsächlich, dass da eben so viel Leidenschaft bei X-Seed vorhanden ist irgendwie. Also das ist mir eine Firma, die ich nicht besonders lange kenne, bislang eine sehr sympathische, weil die sich tatsächlich anscheinend einfach so viel Mühe geben, wie sie nur können. Und das ist bestimmt viel extra Arbeit war, den ganzen PSP-Kram eben in die PC-Version mit einzubauen. Cool, dass sie es gemacht haben, auf jeden Fall. Genau, und ich kann auch jetzt schon sagen, also das vorweg, also das Spiel ist ein Teil von der Trilogie, aber für die Hauptstory braucht man eben die ersten zwei Teile und der zweite Teil, der wird momentan auch lokalisiert, die arbeiten seit 3 Jahren dran mit 2 Übersetzern. Und die PSP und auch die Steam-Version werden dann auch noch vermutlich Ende des Jahres rauskommen. Das heißt, die PC-Spieler müssen keine Angst davor haben, dass sie dann auf einem Cliffhanger hängen bleiben. Und was ich auch schon sagen kann, das habe ich jetzt vorhin einfach fallen lassen, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe natürlich den Soundtrack schon gehört und ich bin ein riesiger Fan von Falcom-Soundtracks und auch das Spiel ist keine Ausnahme. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, der Soundtrack ist awesome. Ja. Na, das ist ja immerhin schon mal etwas. Dann weißt ja, wissen wir schon mal darüber Bescheid. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit meinem Tasty und Ja, es war übertrieben zu sagen, der geht in eine ähnliche Richtung, aber ich erkläre es einfach gleich mal, ja. Also folgendes, ich empfehle auch ein Spiel, und zwar ein relativ kleines Indie-Spiel, ein kleiner Indie-Titel. Der ein oder andere wird vielleicht da schon von gehört haben, es ist aber definitiv nicht ein Hotline Miami oder Papers, Please, das irgendwie in den letzten Wochen, Monaten, Jahren schon sehr ausführlich besprochen wurde. Es ist ein wesentlich kleinerer Titel, über den ich auch nur per Zufall gestolpert bin und muss sagen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der mich tatsächlich sehr begeistert hat irgendwie. Und zwar handelt es sich dabei um das Spiel Super Brothers Sword and Sorcery, beziehungsweise Sword and Sorcery EP. Das EP dahinter, das lässt schon ein bisschen darauf vermuten, dass das Ganze ein bisschen mehr mit Musik zu tun hat. Tatsächlich ist es auch so ein bisschen so, auch wenn die Musik nicht wirklich viel irgendwie eigentlich mit dem Gameplay zu tun hat. Um das Gameplay zu beschreiben, es ist irgendwie ein leicht abgedatetes Point-and-Click-System. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben, um ehrlich zu sein. Und es ist auch nicht ganz so einfach zu steuern. Ich muss sagen, die Steuerung ist wahrscheinlich das, was mir am wenigsten gefällt, auch wenn sie auf jeden Fall mehr als gut genug funktioniert, um das Spiel damit durchspielen zu können. Die pixelige Grafik ist irgendwie gleichzeitig retro und irgendwie auch nicht. Das ist relativ faszinierend, muss ich sagen. Es ist relativ cool einfach ja animiert und obwohl es pixelig ist, hat es trotzdem eine unglaubliche Detailfülle in der Welt. Es sieht tatsächlich wunderschön aus, muss ich sagen. Es ist ein Artstyle, der mir extrem gut gefällt und natürlich ganz prominent eben auch ist eben die Musik, die in dem Spiel spielt. Es ist letztendlich nicht synchronisiert. Es ist alles nur mit so leichten Toneffekten quasi hinterlegt. Aber die Musik zeichnet so ein bisschen eben die ganze Atmosphäre und alles. Die Welt, wie gesagt, ist wunderschön. Ist ein bisschen düster an manchen Stellen. Es hat einen fantastischen Humor, wie ich finde. Zumindest gefällt er mir sehr gut. Weil das Ganze nämlich eine, sagen wir mal, Fantasy-Welt ist. So etwas klassisch Fantasy-mäßiges, so ein bisschen mittelalterlich mit so großen Wäldern, einem Schmied und du hast eben ein Schwert. Du bist ein Held oder eine Heldin eigentlich eher. Und gleichzeitig ist aber irgendwie das so, als würde dir das so ein, weiß ich nicht, junger 15-jähriger Mann erzählen mit so ein bisschen, ja, nicht Slang würde ich sagen, aber halt eben so ein bisschen Jugendsprache mit drin und sowas. Also das Ganze wirkt sehr, sehr locker und flockig so irgendwie von so nebenher irgendwie erzählt. Also das Ganze passt irgendwie zusammen, entwickelt einen sehr, sehr eigenen Charme. Wie gesagt, die Musik ist total cool. Insgesamt einfach, es ist ein total cooles Spiel. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Es kostet nur 6 Euro auf Steam, wo man es also relativ günstig kriegt. Und ich habe es sogar im Sale gekauft für noch weniger. Also wenn ihr mal auf den Sale wartet irgendwie und ihr kriegt es für 3 Euro, das ist die 3 Euro auf jeden Fall wert. Das ist nicht besonders lang, aber es ist einfach eine Erfahrung und es ist tatsächlich eins dieser Indie-Spiele, wo ich wieder mal das Gefühl habe, dass es eben so ein Spiel, das nicht wirklich Spiel ist, das eben aus dem Spielmedium versucht, ein bisschen mehr zu machen und ein bisschen auf eine andere Art und Weise seine Sachen zu erzählen. Leider muss ich sagen, ist es für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell vorbei, also viele Dinge werden so ein bisschen angesprochen im Spiel und leider am Ende zwar schon, also es wird schon zu einem Ende geführt, aber viele Dinge hängen noch so in der Luft, wo man das Gefühl hätte, die hätten sie noch weiter ausbauen können und ich hoffe, es gibt vielleicht nochmal irgendwann einen zweiten Teil oder mehrere Episoden noch, sodass man einfach, auf die Dinge nochmal eingehen kann, wenn ein bisschen mehr Zeit und Platz ist. Deswegen auch, kauft es auf jeden Fall, wenn es erfolgreich ist, gibt es vielleicht nochmal einen zweiten Teil und ich würde mich da persönlich super drüber freuen. Ein sehr spannendes Spiel auf jeden Fall, einfach mal angucken. Ich glaube, das könnte einfach fast jedem gefallen, weil es eben so unique ist, ein bisschen auf seine Art und Weise, dass es eben nicht nach diesen normalen Genre-Standards oder so funktioniert. Es ist einfach eine coole Erfahrung. Es lohnt sich definitiv, sich das mal anzugucken. Und ich habe auf jeden Fall meinen Kauf überhaupt nicht bereut. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Das klingt sehr cool auf jeden Fall. Weiß gar nicht, gibt es das nur für den PC oder... Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber das sollte ja recht einfach rauszufinden sein. Ich persönlich habe es bislang irgendwie jetzt nur auf dem PC gesehen, aber ich glaube, es gibt es auch. Also es hat angefangen als App auf dem iStore auf jeden Fall, das weiß ich. Also du kriegst auf jeden Fall im iTunes Store als App, wahrscheinlich auch über Android, das weiß ich nicht genau. Ja, Google Play gibt's auch, aber das ist tatsächlich das Einzige. Also es läuft tatsächlich nur über die App Stores und eben über den PC. Also es ist leider kein Port oder so auf die Konsole gekommen. Mhm. Aber lässt sich, glaube ich, auch super gut steuern mit dem iPad zum Beispiel. Also die Steuerung, wie gesagt, ist so Point-and-Click-mäßig. Das bietet sich ja sehr an für derartige Plattformen. Ich glaube allerdings, auf einem Handy das zu spielen, ich glaube, da geht zu viel verloren. Dafür ist wahrscheinlich der Bildschirm zu klein. Aber, ja. Cool, klingt aber wie war cool. Ich mag hier eh die... Ich hab ja schon ein paar Bilder mal davon gesehen, so vom Artstyle. Der gefällt mir auch ziemlich gut. Und, es erinnert so ein bisschen an so, es ist nicht wirklich an Sprites, aber so diese es, ja, Details in Pixeligkeit ist irgendwie eigentlich schwer einzufangen, aber es kriegen sie sehr gut sieht hin. Sieht aus wie HD-Sprites halt so. Ja. Das sieht auf jeden Fall super awesome aus und das, was du mir vorhin erzählt hast, hast du mir schon mal davon erzählt und klang auch alle super interessant und von daher, ja, probier das auch mal aus. Ja, definitiv, ist auf jeden Fall das Geld und die Zeit wert, die ihr investiert. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir auch am Ende angelangt. Ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt und insgesamt, wie gesagt, bin ich zwar immer noch nicht ganz fit, aber es wird langsam besser. Das heißt, die nächste Folge sollte eigentlich ohne Verzögerung kommen. Ja, Ich gucke auch gerade, nächste Folge, 2 Wochen, das ist ja, müsste dann kurz vor der Gamescom sein. Mhm. Das heißt, vor der Gamescom nochmal eine Folge und dann Gamescom. Dann ist ja schon Gamescom, dann gibt's wieder Hands-on-Bericht, diesmal sind wir ja beide da. Und richtig, geben uns den Gamescom-Wahnsinn. Noch immer Geld, wenn ihr Bock habt, uns auf der Gamescom zu treffen, dann meldet euch auf jeden Fall. Und kurzer Nachtrag noch für Nosgoth, falls das noch der eine oder andere nicht mitgekriegt hat. Ich habe vor einiger Zeit Beta-Keys für Nosgoth vergeben. Einer ist noch übrig, die anderen sind alle weg. Falls ihr also Bock habt, dann hier nochmal kurze Anmerkung. Einfach irgendwie uns schreiben per Facebook, E-Mail, sonst was. Dann ist noch ein Nosgoth Closed Beta Key übrig, dann könnt ihr umsonst in die Closed Beta einsteigen, ohne euch bewerben zu müssen oder eben den Early Access zu bezahlen. Lohnt sich immer noch. Sehr cooles Spiel. Genau. Gut, dann würde ich sagen, am Ende, oder? Ja. Ja, absolut. Genau, bleibt uns gewogen. Es gibt Gerüchte, die ja munkeln lassen, dass wir einen Brief von Wladimir Putin gekriegt haben, der gesagt hat, wir sollen so weitermachen. Und falls wir irgendwann mal 100 Millionen Hörer erreichen, dann lädt uns in den Kreml ein, um uns auch persönlich kennenzulernen. Also, genau. Also deswegen fleißig den Freunden erzählen, bringt uns in den Kreml. Wir können sämtliche Probleme, die die Welt derzeit gerade hat, bevorstehender Dritter Weltkrieg, wir können das alles regeln. Ihr müsst einfach nur unseren Podcast hören. Und das ist nicht übertrieben. Wozu habe ich eigentlich Friedensforscher studiert? Ja, Joe, genau dafür. Dann wird es wichtig später. Genau dafür. Wir haben sogar schon einen Experten im Team. Da habt ihr es. Jetzt habt ihr es sofort direkt schwarz auf weiß gehört. Schwarz auf weiß gehört. Dass wir einen Experten dafür im Team haben. Joe hat sich sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet. Nahostkonflikt gelöst durch einen Gaming-Podcast. Auch das wird irgendwann noch passieren. Genau, da sieht man Bilder von Palästinensern und Israelis, die gemeinsam unseren Podcast hören und sich denken, ja, warum haben wir die ganze Zeit eigentlich die Schädel eingeschlagen? Macht überhaupt keinen Sinn. So wird's vermutlich. Wir sollten laufen. Einfach so miteinander umgehen wie Merlin und Joe, obwohl sie beides völlig verschiedene andere Sachen mögen. Richtig, unterschiedliche Menschen sind. Völkerverständigung. Ich glaube, wir vereinfachen den Konflikt dann doch etwas zu sehr, aber naja, wer weiß. Nö, überhaupt nicht. Also Jungs und Mädels, bis dahin, hoffentlich bleibt ihr uns gewogen, wir hören uns 2 Wochen wieder und werdet nicht krank wie ich, das ist eklig im Sommer. Genau, bleibt gesund. Also, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommitted Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommitted.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.